Sie werden dich diffamieren, dich beschuldigen, sogar vorgeben, dich zu hassen, deine Rechte wegnehmen, dich mit ihren Lügen betäuben. Was immer du dem Leben gibst, wirst du zurückbekommen. Warum ein Mauerblümchen sein, wenn du auch eine Venusfliegenfalle sein kannst? Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Abend. Guten Abend. Tja, und leider können wir euch gerade gar nicht sagen, was für ein spezieller Tag heute ist, weil unser spezieller Tag man noch nicht aufgetaucht ist. Wahrscheinlich der Tag des Zu-spät-Kommens oder so. Der Welt-Nutella-Tag, meine Damen und Herren. Der Welt-Nutella-Tag, der wurde von der US-amerikanischen Journalistin Sarah Rosso ins Leben gerufen. Sie aß zum ersten Mal in ihrem Leben in Nutella während eines Urlaubs in Italien und kam nicht mehr los von der Nuss-Nougat-Creme, sodass sie diesen Tag initiierte. Super. Nuss-Nougat-Creme, ist das nicht was ganz anderes? Außerdem ist der Hast-du-gepupst-Tag, den der Comiczeichner Bastian Melnik 2006 ins Leben gerufen hat. Damit möchte er verdeutlichen, dass Pupsen ganz natürlich ist und niemand dafür verurteilt werden sollte. Das habe ich jetzt auch noch nicht. Kulturkampf. Und außerdem ist heute der Tag des Wetteransagers, der heute zu Ehren von John Jeffreys stattfindet. Er hat schon 1774 täglich Wetterdaten gesammelt. Absolut richtig. Schönen guten Abend, hallo. Ja. Seid ihr noch beim Tag? Mhm. Habt ihr schon den wichtigsten Tag genannt? Wir haben mal kurz improvisiert. Ja. Sieben Jahre Fake News. Das ist der zweite Teil von Sieben Jahre Tibet. Der kommt dieses Jahr ins Kino mit. Nee, Moment. Sieben Jahre Fake News. Sieben Jahre im Tibet. Ja, ein erstaunlicher Artikel von der Taz publiziert. Hat mir ein wenig den Atem genommen, als ich ihn gelesen habe. Fangen wir denn mal an hier. Die Twitter-Dokumente beweisen, dass es zwischen der FBI und der Demokratischen Partei einerseits und Twitter und den liberalen Nachrichtenmedien auf der anderen Seite enge Absprachen gegeben hat. Vermutlich lief es mit anderen Social-Media-Giganten genauso, um Inhalte zu unterdrücken, die möglicherweise von russischer Seite beeinflusst waren. Ups. Die Demokraten propagierten wissentlich den Russiagate-Schwindel, um die Wahlen von 2016 zu diskreditieren. Russiagate hatte einen doppelten Zweck, die unerklärliche Popularität von Donald Trump zu erklären. Die Forderung nach Jobs, Jobs, Jobs kommt eindeutig nicht bei Elite-Demokraten an. Sowie alles zu unterdrücken, was Joe Bidens Sieg 2020 gefährdet hätte. Na, sowas in der deutschen Zeitung. Trump ist nicht wegen russischer Einflussnahme Präsident geworden, schon gar nicht, weil er von Putin erpresst wurde. Überflüssig, dass Washington Post, New York Times oder der New Yorker Fehlverhalten zugeben. Der Mueller Report von 2019 fand keine Beweise dafür, dass Trumps Wahlkampagne mit Russland koordiniert war, um die Wahl 2016 zu beeinflussen. Ja, es ist schon erstaunlich, was die sich so reinschwurbeln für Argumente. Mhm. In diesem Prozess wurde nicht nur die Demokratie untergraben, er hatte auch weitreichende Konsequenzen für die Weltpolitik. Die Geschichten über heimliche Koordination mit Russland haben die Spannungen zwischen den beiden mächtigsten nuklear bewaffneten Nationen der Welt verschärft. Und jetzt haben wir den Ukraine-Krieg mit Putin als perfekten Bösewicht, den wir uns stellen müssen. Könnte man schon drüber nachdenken oder so, ne? Jetzt, da eine post-neoliberale Weltgestalt anzunehmen beginnt, besteht die Aufgabe darin, wachsam gegenüber den neuen politischen Initiativen zu werden und zu sehen, welche Möglichkeiten, wenn überhaupt, diese neue Weltordnung für den Kampf für den Sozialismus bieten kann. Ach, verdammt! Im letzten Satz hat sich der Autor dann doch noch diskreditiert, leider. Die Taz kann nicht anders. Oder die Autorin. In dem Fall. Die Taz kann halt nicht anders anscheinend. Ja. Lauri Rojas hat das geschrieben und Stefan Scharf hat es übersetzt. Also 98% Top-Artikel und dann auf einmal am Ende will sie den Sozialismus. Naja. Aber schön, dass halt mal öffentlich zugegeben wird, was schon jeder weiß. Sogar in den Medien. Ja, ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Also Ja, stimmt. Viele Leute denken wahrscheinlich immer noch, ja, Tagesschau hat damals gesagt, Russland. Ja. Die Narrative verbreiten sich eben und nicht die Inhalte. Ja, die Korrekturen werden halt immer nur auf der dritten Seite unten ganz klein gedruckt. Ne? Ja, das war die gestohlene Wahl, bevor man dann gesagt hat, dass noch nie jemand gestohlene Wahl gesagt hat und das unglaublich ist, sowas zu sagen. Ja. Man dann aber dummerweise Videos hatte, wo Hillary Clinton von der gestohlenen Wahl gesprochen hat. Ja, not my president oder not our president war doch ja die Kampagne von denen. Aber ja, so ist das. Aber nein, nur andere Leute betreiben irgendwelche Fake News Netzwerke. Wer ist der faktenresistente Faktenchecker? Das finde ich eine gute Überleitung mit den zweifelhaften News-Netzwerken. Ja. Don Alfonso hat gefragt, wer ist der faktenresistenteste Faktenchecker im ganzen Land? Gab folgende Möglichkeiten abzustimmen, Faktenfinder, oder gibt, also ihr könnt euch noch in den nächsten 22 Stunden an dieser Abstimmung beteiligen, soweit ihr auf Twitter seid. Man kann also abstimmen für Faktenfinder, Volksverpetzer, Faktenfuchs und Korrektiv. Also Tagesschau, Volksverpetzer, Bayerischer Rundfunk und Korrektiv, also Soros. Ja, ich hätte Korrektiv gesagt, aber okay. Die Leute sahen das, glaube ich, etwas anders. Ihr könnt alle jetzt mal überlegen, wie ihr abstimmt. Dann sage ich euch mal den Zwischenstand. No. Ganz hinten liegt der Faktenfuchs mit 6,8%. Tut mir leid für den Bayerischen Rundfunk. Ihr seid anscheinend die Besten. Ja? 9,6% kriegt der Faktenfinder von der ARD. Korrektiv 17,4%. Und wer rechnen kann, weiß jetzt schon, wer der große Gewinner ist. Volksverpetzer mit 66,3%. Und das wäre auch meine Wahl gewesen, ganz ehrlich. Ja, aber es ist eigentlich komisch, weil eigentlich haben die doch alle die gleichen Experten, die sie zitieren, oder nicht? Also. Ja, interessant, ne, dass da überhaupt eigentlich müsste es gleiche Stimmen für alle, oder man könnte gleich für alle stimmen vielleicht, dass man alle ankreuzen kann. Alle. Einfach. Alle Faktenchecker sind scheiße. Ja, der eine oder andere gibt vielleicht mal was zu oder so. Vielleicht kommt es dann zu Pass. Der Faktenfuchs wahrscheinlich nur raus, weil er kaum in Nachrichten ist. Also die anderen sind so. Ja meistens auch in unserer Sphäre immer viel vertreten, aber ich glaube Faktenfuchs, weiß ich nicht, ob wir den hier schon mal hatten. Also wenn, dann einmal vielleicht. Wir haben auch ihre Twitter-Aktivitäten irgendwie eingestellt beim Faktenfuchs. Da stolpern irgendwie regelmäßig Leute drüber, dass da ein Schloss dran ist an dem Account, aber nach dem, was die Leute da gesagt haben von der ARD, liegt das daran, weil sie den Kanal nicht mehr bespielen, also den Twitter-Kanal. Also da gibt es keine neuen Dinge mehr und deswegen haben sie das Schloss da dran gemacht. Natürlich auch ein bisschen blöd, weil kann man sich natürlich nicht mehr die ganzen alten Dinge angucken, die alle mittlerweile dann von der Gegenwart von der Realität eingeholt wurden. Ja. Ja, schlimm, diese Institution. Ich habe jetzt das bei Tucker Carlson gesehen, dass sie da in Amerika auch sowas einführen wollen, von wegen Kindergefährdung und so weiter. Ja. Und Verbraucherschutz und so. Das ist ja die Masche neuerdings, die man da so mit Sprachregelung und Wahrheitsfindung und so was betreibt. Ja. Ah, okay, das ist ein Artikel von mir. Da geht es um ein Gerücht, das in Berlin umgeht, nämlich das Gerücht, dass Franziska Giffey nicht die regierende Bürgermeisterin wird nach der nächsten Wahl. Sieht ja auch so aus, die CDU liegt weiter vorne von den Stimmen her. Und da hat jemand jetzt die Variante ins Spiel gebracht, dass sie dann ja Innenministerin werden könnte, wenn die Frau Faeser nach Hessen geht. Ne? Und super weiß Idee. Nicht, ob das genauso erschreckt wie mich. Mich schon, auf jeden Fall. Und ja, aber wisst ihr nicht mehr, als sie doch als Familienministerin angetreten ist, da haben uns doch sämtliche Medien ganz breit erzählt, dass das eine totale Law and Order harte Hund-Frau wäre, die ja in Neukölln aufgeräumt hat wie nix. Und ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, kann ich mich noch dran erinnern. Aber irgendwie, was wir dann bekommen haben, ist: Kennen Sie den Film Fuck You Goethe 3? Und das war's dann. Also. Das gute Einwanderungsgesetz Meinst du, es kommt bringt daher? allen nur Vorteile. Ja, aber darunter, wenn du runterscrollst, sind auch noch zwei Bilder von anderen Kandidatinnen, die momentan in Berlin gehandelt werden für das. Ah, ja, warum habe ich es denn gesagt? Ja, scheiße, ich wusste ja, was kommt. Aua. Ja, Saskia, Innenministerin Saskia oder vielleicht doch jemand anders, wenn du noch weiter runterscrollst. Die Frau mit den irren Augen. Ah. Oh Gott. Dann lieber die Franziska, wirklich. Ja, aber ich meine, das kann ja wohl nicht sein, dass das die Auswahl ist, oder? Drei abgehalfterte in 100 Ämtern schon nicht wirklich auffällig kompetente Menschen, von denen eine ihre Doktorarbeit gefälscht hat, die andere irgendwie null emotionale Bindung zum Volk und irgendwie, ich kann mir nicht mal vorstellen, dass die Esken sagen, das ist mir doch egal. Ja, dann müssen die Leute halt ein bisschen leiden. Ich kann hier die Polizei nicht überall hinschicken. So was sagt die Esken am Ende. Da muss jeder selber sehen. Diese empathielose Tante. Ja. Und die Barley mit ihrem Wolkenkuckucksheim ist ja genauso schlimm wie die Gefährten. Das ist ein Restaurant oder was? Habt ihr keine Innenexperten? Gibt sowas bei euch nicht? Die haben wahrscheinlich alle das falsche Geschlecht. Genau, die haben auch alle was Falsches zwischen den Beinen. Ja, Moment mal. Aber Vielleicht. wir können doch nicht deswegen. Oh ja, Helge. Innenminister Helge. Das fände ich auch, das fände ich spannend. Ja, die Kompetenz, wie die sich da unterscheiden, das weiß ich nicht genau. Dann sollen die Miteinander Leute kompetenter halt sind. sich an den Koran halten. Weiß ich auch nicht. Mann. Dann gibt es auch keinen Ärger. Mann. In Wuppertal machen wir das auch so. Ja, genau. Oder was? Ja, grauenhaft. Aber ich meine, das wäre ein Innenexperte der SPD, ne? Also. Horror, Horror, Horror. Ja. Na, ich dachte da eher so an diese Polizisten und so, die sie haben. Aber die haben alle das falsche Geschlecht. Aber Polizei ist doch Gewalt. Ja, aber doch nicht, wenn sie von der SPD ausgeht. Können wir einfach Schumacher und Wehner wiederbeleben? Fragt der Psychodad. Ich weiß nicht, der Schumacher lebt doch noch. Und gut, Wehner, ja, warum nicht? Bisschen Niveau im Bundestag. Aber wenn der Schumacher wieder fahren könnte, das finde ich super. Wenn in die Gruft reingeht, muss er wieder rauskommen, oder wie heißt denn der Spruch? Ach, ein Helmut Schmidt, das wäre eigentlich das Beste. Ach ja, selbst Ganz wenn, viele dann Helmut war's. Schmidts klonen und die machen dann Ja, alle selbst wenn, Minister. dann würden die auf der Hinterbank versauern und dann würden sich die Frauen nach vorne schieben. Ne? Die wird sich heute nicht mehr so durchsetzen, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja das Wichtigste. Und wenn sie irgendwen noch gehabt hätten, der irgendwas mit Verteidigung irgendwie noch durchführbar wäre, dann hätten sie ja auch, denke ich mal, jetzt nicht den Pistorius nach Berlin geholt. Also. Ja, nur da in dem Amt war das dann ja auch, glaube ich, ein bisschen abgenutzt, das Thema, ne? Frauenquote oder Quotenfrau. Jetzt 20 Jahre jetzt da auf die Art getrieben und Ja, ich glaube, die hätten das auch gerne noch weitergemacht, weil hätten die das haben auch gerne wahrscheinlich gewusst, weitergemacht. dass es einfach nicht geht, ne? Und auch, also ich Ja, bin auch jetzt. sicher, die haben Leute angesprochen darauf und die werden wahrscheinlich auch gesagt haben, nee, ey, das gebe ich mir nicht, da werde ich ja nur zum Prügelknaben der Nation, also. Schleudersitzen nennt man es ja auch, ne? Das Verkehrsministerium, das Verteidigungsministerium. Aber gut, die Leute schleudert es dann meistens irgendwie nach Brüssel oder so. Was ist CITES? What the fuck ist CITES? Ja, CITES ist im Endeffekt eine Behörde, die sowas wie eine White-Hacker-Organisation von der Bundesbehörde, die macht im Endeffekt Aktivitäten, die generell illegal sein würden. Es gibt nur einen Sondererlass, der 2017 erlassen wurde vom Innenministerium, dass die diese Handlungen straffrei ausführen kann. Und da soll jetzt quasi Es sollte eigentlich eine provisorische Behörde sein, sollte in eine andere Behörde übergeführt werden. Es sollte da nur erstmal schon eine Kapazität geschaffen werden, um halt Cyberangriffe nicht nur abzuwehren, sondern halt auch aktiv vorbeugen zu können, sage ich jetzt mal. Und in dieser Cybersicherheitsagenda wird jetzt halt festgelegt, dass da ein eigenes Budget geschaffen wird, dass da ein neues Gesetz erlassen wird, dass halt diese dieses CITES quasi in eine eigene Behörde umwandelt oder überführt. CITES arbeitet halt Geheimdiensten zu, gibt denen Daten oder beantwortet Anfragen von denen. Und wie gesagt, normalerweise wäre es illegal, was die machen, aber weil es noch kein Gesetz dafür gibt und das soll jetzt gemacht werden. Und da ist jetzt die Frage, soll das gemacht werden, soll es nicht gemacht werden? Es ist, wie gesagt, eine aktive Cyber-Kampfgruppe, oder wie soll man sagen. Ne? Die machen aktive White-Hacking. White-Hat-Hacking. Weil es der Staat macht, ist es White-Hat oder ist es trotzdem Black-Hat? Ich weiß es gar nicht. Was meint ihr? Ist das nicht Schlapphead? Schlapphead-Hacking, genau. Also es ist quasi, es gehört nicht zum Bundesnachrichtendienst, zur Bundeswehr oder sowas. Es ist eine ganz eigenständige Angelegenheit und wie gesagt, soll jetzt legalisiert werden, obwohl es schon seit einigen Jahren arbeitet, aufgrund von eines Ministerialerlasses. Ein Sonderbeschluss. Einrichtungserlass für Sicherheits, für die zentrale Stelle für Sicher- für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, CITES. Eine lustige kleine Geheimdienstbehörde, die auch keiner kennt. Und die es eigentlich noch gar nicht geben darf und soll jetzt legalisiert werden. Ja, schön, schön, dass wir in Deutschland sind. Ja, die Gefahr. Wenn die Gefahr dann Innenministerin wird, dann wissen wir schon, wie das dann anfängt, der erste Dreh, damit sie sagen. Oh Gott. Und sie sagen, kennen Sie den Film Hackers mit Angelina Jolie? Wenn die Franziska das in die Hände bekommt, ich glaube, dann geht die erstmal aktiv gegen Hate Speech im Internet vor. Proaktiv, wenn du verstehst. Ja, die Franziska. Aber ich muss sagen, ich vermisse die Franziska so ein bisschen, ihren Blödsinn und so. Seitdem die in Berlin ist, ist sie in so einer Bubble, da kriege ich gar nicht mehr so viel von ihr mit. Tja. Ja, das ist dieser Weltartikel mit dem Leak von persönlichen Daten. Den haben zwei von euch eingereicht. Ich habe das hier direkt vorgespult zu dem Absatz, den ich am besten fand. Ja. Nämlich, wo sie hier schreiben, Stefan W., Berliner Landeschef der Gewerkschaft der Polizei, sieht in den Daten ein Indiz, dass sich die letzte Generation nicht um ein Tempolimit oder ein 9-Euro-Ticket geht, sondern um das, in Anführungsstrichen, Zerstören unserer demokratischen Strukturen. In Anführungsstrichen, wer schon bei der Aufnahme Menschen kategorisiert und abfragt, ob man auch zu Straftaten bereit ist, nimmt radikale Ausflüsse nicht nur billigend in Kauf, sondern legt es ganz gezielt darauf an, kritisiert W. Das ganze Gebilde der letzten Generation zeige sich als eine hierarchisch aufgebaute kriminelle Organisation, deren Verbot auf Bundesebene ernsthaft geprüft werden müsse, weil sie das Zusammenleben gefährde. In Anführungsstrichen, Politik darf sich spätestens nach diesem Beitrag nicht mehr mit ihnen solidarisieren, sondern muss sich auch öffentlich distanzieren, um die Arbeit der Sicherheitsbehörden nicht weiter zu erschweren. Ja, es wäre schon schön, wenn das mal klar, eindeutig klar wäre, ne? Ja, also sehe ich absolut genauso. Also ist eigentlich offensichtlich. Also, wenn, weil ja im Endeffekt damit ja auch klar ist, und das sehen wir auch gleich im nächsten Artikel nochmal ein Beispiel, dass ja die, also diese Straftaten ja bei denen nicht irgendwie ja aus irgendwas anderem irgendwie erwachsen oder so, sondern die sind ja ganz zentraler Teil von dem, was die machen. Ja, genau. Ziviler Ungehorsam nennen sie das zwar, aber eigentlich sind es irgendwie Straftaten. Ja, was ist eigentlich ungehorsam daran, irgendwie aktiv was zu machen? Das hat doch mit Ungehorsam nichts zu tun. Ja, ich würde mal sagen, eine Ordnungswidrigkeit, so, wenn man die begeht, absichtlich, das ist irgendwie ungehorsam. Wenn man eine Straftat ist, schon ein bisschen, geht es eigentlich schon ein bisschen zu weit. Ja, die ganze letzte Generation Organisation wird halt auch hier von einer Frankfurter Sozialpsychologin kritisiert. Die hat hier einem Reporter erzählt, was quasi ihre Recherchen ergeben haben. Sie hat sich da mal in die letzten Generationsgruppen quasi begeben und hat an Online-Seminaren teilgenommen, hat Dokumente dort bekommen, Trainermaterialien und andere Sachen und hat an einigen Treffen teilgenommen, hat mit einigen Leuten gesprochen, da hat das einige Zeit lang begleitet, aber nicht aktiv als Aktivistin, sondern sie hat nur den Teil mitgemacht, der die ganzen Aktivisten auf ihren Aktivismus vorbereitet. Wie vorhin ja gezeigt wurde, da werden massiv Daten gesammelt, um zu gucken, wofür eignen sich die Leute, wie weit sind die Leute bereit zu gehen. Und hier haben wir jetzt die Seite, wie werden die Leute dann ausgewählt und vorbereitet. Ja, also die Auswertung zeigt eine Gruppe, die straff und professionell organisiert ist. Sie brauchen Menschen, um Straftaten zu begehen. Die letzte Generation überlässt nichts dem Zufall. Uhrzeiten und Straßenkreuzungen, die sie blockieren möchten, werden vorab bestimmt. Werbematerial wird nur in Stadtteilen in Großstädten wie Frankfurt verteilt, wenn dort eine große Wählerschaft von Grünen und Linken wohnt. Zudem werden nur Aktionen durchgeführt, die maximale mediale Aufmerksamkeit erlangen. Ja. Neue Aktive sollen mindestens einmal eine Straße blockieren und die Konsequenzen dafür selbst tragen. Konsequenzen seien Strafen wie Nötigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und ein Bußgeld. Und wenn die ersten Konsequenzen getragen haben, dann bekommen die ein Empfangskomitee von der Bewegung und werden dann in die inneren Kreise weiter reingezogen. Ne, hauptsächlich, es muss medienwirksam sein. Die Kampagnenunterlagen zeigen, dass nur Aktionen durchgeführt werden, die in der öffentlichen Wirkung auch etwas bringen. Und es wird explizit dazu aufgerufen, deswegen diese Gefängnisbereitschaft. Wenn du für deine Taten eine Geldstrafe bekommst, wirst du ausdrücklich dazu aufgefordert, sie nicht zu bezahlen, damit du sie als Ersatzfreiheitsstrafe im Knast absitzen musst. Es ist öffentlichkeitswirksam, als wenn du nur die Kohle bezahlst. Ja. Da in den Trainingsunterlagen gibt es halt auch so Erzählungen von Klimaaktivisten, die in den Zellen gelangt sind, dann ins Gefängnis gegangen sind für die Aktionen. Und wenn ich in der Zelle liege, fällt mir erstmal ganz viel Spannung von mir ab. Ich habe die Blockade gemacht und jetzt ist es vorbei. Manchmal bin ich anfangs noch frustriert darüber, wenn ich unfreundlich behandelt wurde. Das legt sich dann aber und bei mir stellt sich ein Gefühl der Stärke und der Selbstwirksamkeit ein. Also da werden quasi irgendwelche Aktivisten, die in Zellen gelandet sind, als Helden dargestellt und als Vorbilder bezeichnet. Und in diesen Trainingsmaterialien gibt es halt sehr viel Propagandamaterial. Ganz auch noch Entspannungsübungen, Meditation, Umgang mit der Polizei und so weiter und so fort. Das lasse ich jetzt mal weg, aber das kennt man ja das meiste. Aber ich fand das ganz interessant, dass halt das so verherrlicht wird für diese Klimaaktivisten aus den Trainingsmaterialien von der Bewegung selber. Ach, es ist da eigentlich toll für die Bewegung, ins Gefängnis zu gehen und es ist doch ein romantischer Gedanke und sowas. Ja, das ist eine sehr schlechte Beeinflussung von armen Leuten. Aber das stimmt schon, ne? Das, also als die Leute da in München da, glaube ich, für 4 Wochen oder was eingeknastet waren, da gab es andauernd irgendwelche Leute, die gesagt haben, das ist auch nicht gerecht und so. Ja, das funktioniert schon. Ja, hier geht es ja vor allem darum, und das fand ich auch ganz interessant in diesem Artikel, dass diese Psychologin ja auch meint, dass diese ganzen Geschichten, die wir gerade vorgetragen haben, dass die ja gerade gestreut werden unter diesen Aktivisten, um die halt auch mental darauf vorzubereiten. Also die werden richtig darauf vorbereitet, dass sie halt gefangen genommen werden. Und ja, dass sie mit diesen Sachen da fertig werden und sich da an die anderen Aktivisten halt dranbinden und so, also wie so eine Art Sekte mit dem Ziel, halt eben diese Straftaten zu begehen. Und das finde ich auch schon ziemlich heftig auf jeden Fall. Also auch das halt wieder, ne? Man kann ja nicht irgendwie sagen, das ist ein Nebending oder so bei denen, sondern das ist halt Sinn und Zweck von dieser Organisation, diese Straftaten zu begehen. Und die ganzen Leute werden da alle drauf vorbereitet. Und was zu dieser von Nimmerfroh noch zu sagen ist, der Name ist hier schon ein paar Mal gefallen, tatsächlich. Kann man sich vielleicht auch dran erinnern, weil der ja auch so speziell ist. Nämlich das letzte Mal, als sie hier vorgekommen ist, erst ein paar Wochen her, da hat sie da so ein, so ein Papier über angeblichen Sexismus in der FDP veröffentlicht. Wenn ihr euch da noch dran erinnert. Weil hier steht wenigstens auch drin, dass die Dame selber bei der FDP ist. Aber da bei dem Ding, was der Herr Schuler da von beim Pleiteticker geschrieben hatte, da ging das nicht draus hervor. Und das fand ich auch nicht so gut, den Artikel von ihm. Fand ich ein bisschen, ja, bisschen blöd. Und die Freundin war froh, von der bin ich auch kein Fan. Aber es ist ja schön, dass sie sich mit solchen Sachen ihr wenigstens auch beschäftigt und da mal ein bisschen Problem sieht. Das ist meist über mir erschienen, als sie so einen Vortrag gehalten hat mit dem Titel Deutungshoheit erlangen und Deutungshoheit verteidigen. Also halt so ein Kram, so nach dem Motto, ist eigentlich egal, was wir diskutieren, Hauptsache wir diskutieren das richtig. Also habe ich zumindest verstanden. Ich habe ja nicht gehört den Vortrag, ich habe nur die Werbung dafür gesehen. Und da denke ich mir dann auch wieder so, nee, das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck von Debatte, dass wir irgendwelche Sophismen da irgendwie finden, um das zu rechtfertigen, dass wir stur irgendwie auf unserem Kram verharren und probieren, den halt irgendwie mit irgendwelchen Tricks irgendwie dann zu verankern, anstatt dass wir mal irgendwie gucken, ob das überhaupt stimmt, was wir irgendwie erzählen oder ob das überhaupt eine gute Idee ist, was wir hier erzählen. Und das ist ja auch dieses ganze Ding, dass sämtliche Diskussionen immer nur auf die Moralebene gehoben werden heutzutage mit so super tollen Argumenten wie es ist das aktuelle Jahr und diesem ganzen Scheiß. Und da wundert man sich dann wieder, wenn das überhaupt niemanden überzeugt. Und dann ist es dann wieder eine Verschwörung von irgendwelchen Leuten, die ja die einfachen Antworten TM oder irgendwas gebracht haben, dass einem keiner mehr glaubt. Ja. Das nochmal so zur Einordnung. Was ich faszinierend fand an dieser ganzen Berichterstattung war einmal der Fokus darauf, dass die nur Aktionen machen, die sie medial verwerten können. Also die werden nie irgendwo auf dem Dorf oder irgendwas oder ohne Ankündigung oder irgendwas, das ist straff durchorganisiert. Und was ich auch perfide fand, war, dass sie beim ersten Mal praktisch so als Feuer taufen, um zu gucken, ob derjenige auch bereit ist, das durchzuziehen, muss der irgendwie selber halt mit dieser Strafe zurechtkommen. Und es wird den Leuten sogar dazu geraten, lieber in den Knast zu gehen, weil es medial interessanter ist, statt die Geldstrafe zu bezahlen. Und das, ja, perfide halt. Guck mal, du kannst Heiliger werden, du kannst Märtyrer werden, du kannst ja, Opfer ähnlich, werden. Du kriegst diesen Status. Genau, dann kriegst du 7 jungfräuliche Klimaaktivistinnen, wenn du rauskommst. Und die sehen alle aus wie Greta Thunberg, nicht wie Luisa Neubauer. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Also ich habe von einem auch schon so eine Begründung gehört, so nach dem Motto, dass ja, ist halt ein Job und nebenbei tut man was Gutes, so ungefähr. Also wird man jetzt bei der Kirche arbeiten oder so. Ja, ist ja auch so. Sie verteilen das Wort ihres Herrn Klima, Jesus. Ja, genau. Und dann ist es auch leichter hinzunehmen, halt, wenn man dabei das Gefühl hat, dass man was Gutes macht. Ne? Klar. Ja, Kackhaufen. Pissblagen. Ja, die ist halt Wommern eingereicht. Ich fand ja eigentlich nur diese Aufzählung interessant. Hier ging es um einen Prozess gegen Klimaleute. Das waren jetzt aber nicht die, die nach Thailand geflogen sind. Boah, ich bin auf den anderen. Also, sind die jetzt nach Thailand oder nach Bali geflogen? Weil jetzt kommen ja schon Leute aus dem Blauhakenlager und sagen, oh, die sind ja zu doof. Die sind ja Bali, aber der Bali-Flug geht immer über Thailand. Faktenchecks oder wie? Ja, das klingt nach einem richtigen Faktencheck auf jeden Fall. Ja, ja, das ist auch voll wichtig. Stimmt ja gar nicht. Falschbehauptung. In Bali genau, war es Thailand und nicht Bali. Ja, wieder Scheiße erzählt. War ja gar nicht um so die schlimm. Halbe Welt, nicht um die ganze. Fake News. Ja, das klingt auf jeden Fall wie ein richtiger Faktencheck. Das ist schon wahr. Ja, soll ich mal vorlesen? Die Gerichtsverhandlung begann zunächst in Saal 22, der jedoch zu klein wurde, als 5 weitere Rechtsbeistände genehmigt wurden. Wo kommen die her, ne? Womit die Zahl der Verteidiger für die 5 Leute auf 16 angewachsen war. Man muss in einen größeren Saal umziehen. En passant, wer zahlt die 16 Anwälte eigentlich? Genau. Die Pause nutzten die Chaoten und ihre zahlreichen erschienenen Klaköre für ein veganes Frühstück und Yoga-Übungen im Flur. Die Anklage selbst kam erst nach 2 Stunden, konnte erst nach 2 Stunden verlesen werden. Es hagelte Anträge des Verteidigers, zum Beispiel Anträge zur Verwendung gendergerechter Sprache. Die sollte man alle für... Das ist schön in den Längen, ne, den Scheiß. Die sollte man alle für Missachtung des Gerichts räumen lassen, oder ja, wie das heißt. Ja, das kommt gleich noch. Statt Einlassung abzugeben, haben vier angeklagt und lange Vorträge über Klimaschutz, dann darüber Forst und gewaltsame Polizei gehalten. Spitze. Im Zuschauerbereich wird dazu Beifall geklatscht, gepfiffen, schallend gelacht. Die offenbar noch ziemlich unerfahrene Richterin scheint sich aber nicht an diesem respektlosen Verhalten zu stören. Solange es sich in diesem Rahmen hält, bin ich noch fein damit. Sie wollte den Prozess nicht eskalieren lassen. Ja. diesen Rahmen sprengt dann der Angeklagte Hauke L. Er pöbelt, Gerichte sind widerliche, ekelhafte, menschenverachtende Scheißmaschinen, die täglich Menschenleben zerstören. Das erinnert mich irgendwie stark an diese Raff-Leute vor Gericht, ne? Die haben auch so rumgepöbelt da und die Gerichte haben in Zweifel gezogen, die ganzen Verfahren in die Länge gezogen sind. Aber Mammon, wie das kannst genau du nur diese Parallele ziehen? Du bist ein schlechter Mensch. Ich verachte euren Scheißverein und dieses Scheißsystem sowieso, genau. Ich würde jetzt einfach gehen, wenn da nichts dagegen spricht. Ja, genau, spricht nichts gegen, kannst gehen. Klar. Ja, wie war der Spruch bei der Raff? Wenn es der Wahrheitsfindung dient, ne? Ja, genau. Konsequenzen hat seine Provokation keine auf Nachfrage. Wieso kein Ordnungsgeld verhängt wurde, will sich die Richterin nicht äußern. Ja, wahrscheinlich, weil sie keinen Bock hat, von den Leuten als die böse Klimafeindin irgendwie dargestellt zu werden oder so. Ja, aber das ist ja doppelt und dreifach, also ordnungsgeldwürdig. Ist es Scheißverein, auch. Scheißsystem, Gerichte sind Scheißmaschinen, lala. Ja, kann man zuerst mal öffentlich ausschließen, ne? So. Das ist auch, aber das ist halt auch so ein Problem, ne? Das wundert mich auch, dass das nicht irgendwie mehr thematisiert wird. Jetzt auch ja, aber man stellt sich halt im Gegenzug halt einen rechten Extremisten, einen richtigen Rechtsextremisten vor, der was Ähnliches sagt. Der kommt so ja, schnell nicht mehr aus der Ersatzwaffe. Worauf ich jetzt gerade hinaus wollte, ich meine, hier steht ja auch der Name von der Richterin halt drin, ne? Und den Namen von der Richterin wissen die anderen Leute auch. Und na, also ich halte das jetzt so weit, wie das hier schon alles geht, durchaus für einen Faktor. Ne? Ich meine, gut, die ist Richterin auf Lebenszeit, so, die kannst du da nicht einfach so rausschießen, aber das ist ja nochmal ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie dann von den ganzen Medienfreunden, von diesen Leuten da irgendwie, ja, als... Ja, die sind ja sehr kreativ, die fangen sich vielleicht einfach am Parkplatz ab oder so, ne? Mal abends ja, die müssen noch nicht mal, ne, das ist ja das, was sie ja mal meinen, Hate Speech und so weiter und so fort. Ne? Also ich rede jetzt noch nicht mal davon, dass die dir jetzt unbedingt wirklich direkt bedrohen, aber es reicht ja schon, ja, wenn die die jetzt einschüchtern halt, ne, dadurch, dass es einfach irgendwie dann so dargestellt wird, als würde sie das jetzt hier behindern, dass der Planet gerettet wird oder so. Ja, das klingt nicht, als wenn den Leuten so eine Haftstrafe rauskommt, ne? Existenzding, ne, wo ja sich jetzt ja alles entscheidet, ne, wo die ganze Welt ja dann dran aufgehängt wird und absolut. Die Richterin ist dann halt schuld, ne, das ist die Böse dann hier, wenn sie da jetzt irgendwie was macht oder so. Das halte ich also schon für einen Faktor. Also ich bin ernsthaft der Meinung, dass das eigentlich so eine normale Richterin irgendwo am Gericht mit solchen Sachen eigentlich gar nicht, das sollte man eigentlich ja, gar nicht, das sollte man viel höher aufhängen, aus meiner Sicht, weil wir jetzt auch schon gesehen haben, was das für einen bandenmäßigen Charakter da irgendwie hat, ne? Wenn sie sich da, wenn diese ganze Sinn und Zweck von dem Kram da darin besteht, irgendwie Straftaten zu begehen und das eine Organisation ist, dann ist das meines Erachtens nach schon ein Fall für einen Bundesanwalt und den ganzen Kram. Ja, eben, ne? Wenn das eine Organisation ist, die sich darauf spezialisiert hat, irgendwie Straftaten zu begehen, das ist ja mafiös. Da muss der ja praktisch irgendwie von höher dran sozusagen, finde ich auch. Mhm. Ich habe auch vorhin schon gedacht, den Gedanken. Ja, aber wenn du halt einen Haufen Establishment hast, der das gar nicht will. Ja, genau. Gerade in Berlin zum Beispiel. Ja, aber die Justiz ist ja im Endeffekt unabhängig, soll sie ja eigentlich sein. Deswegen gibt es ja auch für die Dame Richterin auf Lebenszeit und so weiter und so fort. Es soll ja eigentlich gerade so sein, dass das halt eben nicht die Tagespolitik bestimmt, was irgendwie Recht und Unrecht ist. Und wer da irgendwie, gegen wen da irgendwie ermittelt wird und gegen wen nicht und so. Ja, das ist eben, neuerdings ist eben alles relativ. Ne? Das Klimaurteil hat da zum Beispiel einiges möglich gemacht, glaube ich. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ist so wichtiger, dass sie was machen hier, auch dass sie mal aktiv sind. Ja. zu Hause hängen. Strom verbrauchen. Guten Tag, die Ausweise bitte. Ah, wie? Sie haben schon 3 Meldungen gegen Antifeminismus? Ah, komm, mitkommen. Ja, der Schoß ist fruchtbar noch aus dem der Honecker Kroch. Tja, die Meldestelle für antifeministische Vorstelle ist jetzt online. Ja, Langeweile, ne? Die Meldestelle für Antifeminismus. In was für einer Dystopie lebe ich hier eigentlich? Ja, du musst dir überlegen, es gibt eine organisierte Bewegung gegen Feminismus, Gleichstellung und Selbstbestimmung. Ah, es gibt eine Praxis von Droh- und Hassnachrichten im Netz gegen Frauen und Organisationen, die sich feministisch positionieren. Von Anfeindungen gegen Gleichstellungsbeauftragte in den Kommunen und von körperlichen Angriffen gegen queere Menschen auf der Straße. Warte, lass mich lösen. Was ist Gamergate? Ja, zum Beispiel. Ja. Ja. Ist das verboten? Ist dann doch neuerdings, oder was? Feministische Organisationen nutzen Antifeminismus als Einstiegsdroge in ihre Ideologien. Deswegen ist es wichtig zu sagen, dass Antifeminismus eine Demokratiegefährdung ist. Ja. Freut euch. Ne? Ja, man muss ja immer was sagen, was stimmt. Ne? Kann man was angeben. Aber du kannst auch mal runterscrollen auf die Beispiele. Da haben wir schon mit ihrer Hilfe machen wir antifeministische Zustände sichtbar. Oh ja, die verschaffen Sichtbarkeit, das ist also gut. Mir reicht das hier schon. Antifeminismus ist kein Straftatbestand, Punkt. Ja, hier könnt ihr aufhören. Genau, wir verfassen Fälle unabhängig davon. Deswegen, unabhängig davon, ob sie einen Straftatbestand erfüllen. Ja. Oder unter der sogenannten Strafbarkeitsgrenze liegen. Strafbarkeitsgrenze liegen. Relevant ist die antifeministische Dimension. Ja, das relevant ist, ja, ist die antisozialistische Dimension. Ja, genau. Jawohl. Das ist der Antifeminismus läuft nach Plan 9. Im Mittelpunkt stehen die Erfahrungen der Bauern und Arbeiter. Plan 9 aus dem Weltraum, Antifeminismus. Oh Mann. Ja. Sag ich mal Beispiele, komm. Die Erfahrung von Betroffenen, die Erfahrung von uns geschätzten Menschen, da kommen wir auch gleich noch zu. Und in einem Jahr können wir dann wieder eine neue Statistik rausbringen, dass es 537.000 Fälle von antifeministischem Extremismus gab. Genau, weil wir haben die ja von unseren Partnern nicht, die haben ja nichts mit dem Staat zu tun. Die machen nur Kaffee, kein Kakao von der AA-Stiftung. Haben wir ja und das Irre ist ja, rein technisch gesehen, muss man da nicht mal ein Capture ausfüllen, um einen Vorfall zu melden. Da könnte also irgendwer hingehen, der ein bisschen Ahnung hat, könnte denen so viele Fälle machen, wie er möchte. Ja, und wir wissen alle genau, was da passieren würde, wenn du jetzt da reinschreibst, irgendwie, ja, hier bei mir im Dorf, da gibt es den Mustafa und der behandelt keine Ahnung, die Leute nicht richtig oder so. Dann kriegst du einen Eintrag in eine andere Liste. Ja, dann kriegst du einen Eintrag in die andere Liste, ja. Dann wirst du auch gemeldet. Ja gut, die Sachen werden nicht an die Strafbehörden weitergegeben. Ja, aber an Opferberatungsstellen und die mobile Beratungsstelle gegen rechts. Die mobile Beratung, ja, wunderbar. Da ist sie wieder. Und außerdem, wenn jetzt so eine Transfrau, ne, also ein Ex-Mann, so in seine Umkleidekabine geht dann da und da auf eine Feministin trifft, die das nicht möchte, ist das dann auch antifeministischer Übergriff? Ja, das ist antifeministisch, weil wir haben ja Ostdoten, gelernt. Ostdoten, die das Land der Westdoten angreifen. Ist das. Aber es ist auch für Queere hier. Das ist ja eigentlich eine dumme Frage, weil wir haben ja schon das ist ja eigentlich eine Tatsache mittlerweile bei diesen Leuten, dass ja das Transfeindliche ist ja rechts, ne? Also wenn du jetzt eine Feministin bist und du hast da was dagegen, dann bist du ja rechts. Und von dann daher, bist du keine echte Feministin. Dann kannst du Ende Feministin sein eigentlich. Bist du ja Antifeministin eigentlich. Dann melden wir dich bei der Antonio Amadeo Stiftung. Geh doch zum Antonio hin. Stimmt, genau. Ist dann andersrum Antifeministin. Der John fragt im Chat, war Silvester 15/16 in Köln auch ein antifeministischer Zwischenfall? Nein, John, du kommst auf die Liste, auf die andere Liste. Das ist doch nichts passiert. Da gab es das noch nicht. Das doch gar die mobile Beratung kommt direkt bei dir vorbeigefahren. Die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus. Angriffe auf queere Menschen. Ich dachte, es geht um Feminismus. Eine Person, Organisation äußert sich. Ja, das würde ich auch melden. Auf Social Media zu feministischen Themen. Aber guck mal, Angriffe auf queere Menschen und Einrichtungen, aber Attacken gegen Transpersonen bis hin zu tödlichen körperlichen Angriffen. Das heißt, die queeren Menschen, die sterben da nicht dran, nur die Transpersonen oder was? Ja, lass doch erstmal hier gucken, auf der Seite. Wir müssen das alles Mit ins Eis denen schauen. sterben die schneller oder was? Wie die, was? Ja. Ja, also eine Person, Organisation äußert sich auf Social Media zu feministischen Themen und erhält daraufhin Drohnachrichten. In Klammern, äußert sich in unserem Sinne, oder wie? Weil, Ja, sicher. wenn die sich in anderen Sinne äußern und Drohnachrichten erhalten von den Leuten, die wir gut finden, dann ist es ja nicht antifeministisch, ne? Dann ist es ja alles in Ordnung, dann ist es ja Vor allem nicht, wenn feministisch. es Frauen sind. Eine Demonstration, Kundgebung, Veranstaltung mit antifeministischen Inhalten oder bekannten Antifeminist-Doppel-Sternchen-Innen findet statt. Jordan Findet statt. Petersen, Findet Jordan statt. Da kommen sie wieder und zetern dagegen und versuchen das zu Das, das ist blockieren hier, oder das ist so. hier, das, das, das, was nicht geht oder wie, was ich melden soll. Die Veranstaltung findet statt. Eine Veranstaltung mit einer bekannten Antifeminist-Sternchen-Innen. Da kam aber Bekannt das, wem die da bekannt? nur trat am 7.12.22 in der Bautzener Stadthalle auf und hat dort antifeministische Gedanken geäußert. Ja, sowas halt. Die Arbeit einer Gleichstellungsbeauftragten wird angegriffen. Und daneben schreiben sie noch und oder ihre Person. Also das ist optional, ne? Die Arbeit, also wenn die Leute sagen, nee, das ist Also es ist Quatsch hier, gleichzusetzen. diese Quote zu fordern hier bei der Autobahn GmbH. Wir haben einfach nicht so viele Frauen Ja, die genau. hier. Oder was mir letztens einer Ja. erzählt hat, ein Handwerker, so von wegen, ja, ist total affig, meinte der, ich muss hier meine ganzen Stellengesuche muss ich genderneutral machen, aber im Endeffekt müssen die Leute hier irgendwelche schweren Sachen in den dritten Stock hochtragen oder so. Mit anderen Worten, alte Leute kann ich dafür nicht beschäftigen und Frauen kann ich dafür auch nicht beschäftigen. Also kann ich nicht, und Sofort melden. wenn Warum die hast du den sich. noch nicht gemeldet, Chris? Das war ein antifeministischer Ja, Zwischenfall. scheinbar, ja. Ja. Also, ne, aber es ist total affig, aber das haben wir ja heute, weil es muss ja alles diskriminierungsfrei sein, ne? Das ist Jetzt ja kommt wichtig. der große Projektionspunkt. Der größte Projektionspunkt in dem ganzen Ding. Eine Ja. feministische Veranstaltung wird gestört, zum Ja. Beispiel durch antifeministische Zwischenrufe, verbale und Wer körperliche kennt es Angriffe nicht? auf Organisatoren und Wer Teilnehmende. kennt es Ne? nicht? Ja, Macht ich kenne trotzdem es kein aus Mensch. hier Connewitz, gerade vor ein paar Wochen, als sie die Frau Vollbrecht angegriffen haben, verbal, körperlich, und versucht haben, den Vortrag ganz zu verhindern, nicht nur zu stören. Ja, da müssen wir nochmal gucken. Hier ist ja schön. Okay, ich dachte, das wäre jetzt eine De Definition von Angriffe, aber hier steht nur Welttower News, Transfreundlichkeit in Deutschland, Zahl der Gewaltvorfälle steigt. Aber ich dachte, ich kriege jetzt hier Bell gezeigt Tower. Angriffe und Genesung geht's. Angriffe bedeutet dann wieder so, ja, da hat einer gesagt, nee, finde ich verkehrt oder muss man nochmal drüber nachdenken oder so, ist ja dann auch ein Angriff. Aber guck mal, Angriffe auf queere Menschen und Einrichtungen finden doppelt statt. Das ist halt, die sind am meisten betroffen, rechts und links. Ja, genau, die Anzahl nimmt wahrscheinlich auch zu, weil sie sich gegenseitig immer dann anrufen. Queere Einrichtungen. Queere Einrichtungen. Dieses Haus ist queer. Ja. Toiletten oder wie? Andere Häuser sind gay. Ja. Sticker-Flyer mit antifeministischen Inhalten zirkulieren. Zum Beispiel Mobilisierung. Ich habe hier einen Flyer auch gesehen. Da ist ein Aufkleber an meiner Laterne. Erich-Schmielke-Straße 8. Da steht: Frauen haben nicht so viel Upper Body Strength. Können Sie sofort mit mobilen Eingreifdienst? Ja. Ja, mobile Beratungsstelle. Gehsteigbelästigung. Die Sticker, Flyer mit Westboro antifeministischen Baptist Inhalten Church. zirkulieren, zum Beispiel Mobilisierung gegen die in Anführungsstrichen Gender-Ideologie. Ja, weil das ja per se schon verkehrt ist. Und wer belästigt denn so Ungehorsam auf den ist. Gehsteigen? Organisierte GegnerInnen von Schwangerschaftsabbrüchen zum Beispiel. Natürlich, kennt man doch im Alltag. Ja, das gab es halt Leben die in schon, ne? Das sind halt die Amerika? Lebensschützer halt so, wie stark das in Deutschland ist, weiß ich nicht. Das gibt es wahrscheinlich Du auch, meinst sogenannte Lebensschützer. aber auch auf der Seite wieder belästigen und bedrohen. Ja, weiß der Teufel, ob das dann wirklich so ist oder ob die sich da nur Hatten hinstellen soll. arbeitende Da gab es ja auch Praxisverbände? letztens irgendwie dieses Video, wo da eine Stumm in England da irgendwie rumsteht und dann die Polizei vorbeikommt und sagt, Denken Sie jetzt hier gerade irgendwie über Gebete nach oder so? Und Nee, ne? die dann irgendwie so meint, so, ja, vielleicht eventuell, oder da ja, müssen Sie aber mitkommen und so weiter. Ne, also, lauter so ein Scheiß. Weil das wollten Sie jetzt auch illegal machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon geklappt hat. Das wollten Sie ja im Zusammenhang mit dem Streichen von diesem Werbeparagrafen, wollten Sie das ja schön illegal machen, diese angebliche Gehsteigbelästigung, wie Sie das nennen. Ja, weiß ich nicht. Aber da gibt es sicherlich auch alle So, möglichen das ist Sachen. nicht Catcalling, ne? Aber ich meine, als Gehsteigbelästigung kannst du auch sämtliche Demonstrationen bezeichnen. Ja. Na, also, da werden auch irgendwelche Leute angemeckert oder so. Polizisten, Mörder und Fantasten. Ja. Mitarbeiter einer Organisation, die zu feministischen Themen arbeitet, werden auf dem Arbeitsweg bedroht. Das gilt aber nur für den Arbeitsweg. Wenn die Leute auf dem Weg zum Aldi bedroht werden, bitte nicht melden. Das gilt, wie hier steht, nur auf dem Arbeitsweg. Ja, ich meine, Bedrohung gehört ja eigentlich zu den verbotenen Straftaten, zu den richtigen Straftaten. Da sind die ja eh nicht Zu zuständig. feministischen Themen arbeitet. Sowas wie Flüchtlingshilfe oder wie? Oder was Wahrscheinlich. soll das sein? Pff. Also generell gilt, Seehundschleppung. alles, was strafbar ist, kann man eh der Polizei melden. Deswegen Ja. gibt es hier Doppelnennung. Einiges von dem, was hier steht, ist ja sowieso schon strafbar. Aber Die. denen soll man nochmal das unter der sogenannten Strafbarkeitsgrenze melden, damit die eine schöne Statistik haben. Und Jede damit sie nicht Meldung mehr auf zählt, ja. Bell-Tower verlinken müssen, sondern auf sich selber verlinken können, auf die Vorjahresstatistik. Und ja, es ist so gestiegen, 2000%. Volle Ja. Datensicherheit und Transparenz, genau. Das glaube ich euch sogar. Ich wette sogar, ganz viele von den Meldungen, die da eingehen, werden überhaupt gar nicht von außen geschrieben sein, sondern einfach von euch direkt in die Datenbank eingegeben sein. Ne? Sicherheit und Transparenz gehen immer Hand in Hand, kennen wir doch. Und du kannst ja auch mal auf Vorfall melden klicken, das ist auch im Archiv drin. Die Maske, was man dann eingeben kann, so melden kann. Die Registrierung wurde deaktiviert. Registrierung? Nee, Vorfall melden einfach nur auf Habe ich dem. Oh. angeklickt. Ne? Das ist hier. Ganz oben, Vorfall melden, ich klicke Vorfall drauf. melden. Okay. Hat schon jemand Dummheiten gemacht, vielleicht? Nee, dann kann ich ja lesen hier Details zum Vorfall, wann ist es passiert, wo ist es passiert, was ist passiert. Mögliche Relevanten können sein, wo fand es statt, wer war betroffen, von wem ging der Angriff aus, welche Aussageninhalte wurden vermittelt und was waren die konkreten Auswirkungen? Ja, also er hatte irgendwie irgendwas Böses gesagt und ich bin dann auf dem Bürgersteig zusammengebrochen. Ist ja schon körperverletzt. Ja, Ja. genau. Angaben zu meiner Person wird nicht veröffentlicht, bla bla bla. Wer war betroffen? Ich selbst, andere Personen. Ich wünsche weitergehende Beratung. Der Vorfall wurde bereits bei der Polizei angezeigt. Hiermit bestätige ich die Richtigkeit meiner Annahmen. Bla. Ich stimme den Das ist auch gut. Datenschutzbestimmungen Die zu. Richtigkeit meiner Natürlich stimme ich den Annahmen, Annahmen ja, zu. das stimmt, ja. Das sind wirklich ganz richtige Annahmen. Ja, Ja, das ist mal richtig überflüssig, ne? Dieser Quatsch. das ist gut hier. Meldung Das geht Sie sind ein, sich nicht sicher, ob es Daten. sich Da bin ich wirklich um aber Geld ein. Antifeminismus handelt? Kein Problem. Alle Meldungen sind wichtig und werden von uns ernst genommen und verarbeitet. Antifeminismus ist ein weites Feld und tritt in vielen Formen auf. Ja, genau, Ja. wir werden das schon irgendwie hinbiegen, weil es geht ja im Endeffekt darum, wie es antifeministisch ist und nicht darum, ob es antifeministisch ist, weil es wird sowieso schon so sein. Nicht antifeministisch ist es natürlich, wenn die Leute jetzt hier sagen, so, ja, ich bin da irgendwie, ich wollte für Frauenrechte auf die Straße gehen und die Trans-Leute haben mich verprügelt oder so und mir gesagt, ich soll Leine ziehen oder ich sollte umgebracht werden oder so, dann ist es natürlich nicht antifeministisch. Ja, also merke, eine rechtsextremistische und populistische Organisation nutzen Antifeminismus als Einstiegsdroge. Also, pass auf. Ja, Ne? Hashtag Gamergate an der Stelle. Das ist ja das Einzige, was wir haben als angeblichen Beweis. Ist doch komisch, dass Ja, sich die wenig Maske hier nochmal so Gegenwind. geändert hat. Achso, hier geht's jetzt ja. In dem anderen Ding ging's nicht. Ja, überflüssig wie ein Tropfen. Bezirk oder Wie so ein Tropf. Stadtteil? Ja. Wo fand es statt? Wer war betroffen? Von wem ging der Angriff aus? Welche Aussagen und Inhalte wurden vermittelt? Was waren die konkreten Auswirkungen? Ja, jemand hat mir gesagt, der Pay Gap wäre unbereinigt. Hilfe! Genau, und dann bin ich vor Schock auf den Bürgersteig gefallen. Genau. Was waren die konkreten Auswirkungen? Oh Mann. Berichten, was unter dem Radar stattfindet. Und hier natürlich Ja. im Was? staatsfernen Deutschlandfunk nochmal ein Artikel dazu. Ne? Die erste Meldestelle für antifeministische Fridays Online. Juhu, sie soll auch Angriffe sammeln, die nicht strafbar sind. Damit könne gezeigt werden, dass Antifeminismus eine breite politische Bewegung sei, sagt Hanna Beek von der Meldestelle. Ja, also, ne? Das Bild finde ich auch sehr gut. So, was sagst du wohl gerade hier? Ah, mehr als zwei Geschlechter, oder was? Ne? Antifeminismus steht für Sexismus, Frauenfeindlichkeit und Querfeindlichkeit. Und ja, einen Teil davon hatte ich vorhin schon vorgelesen. Ja, weil, ja. Ja, nur sie rechtfertigen sich halt, ne? Aber der Deutschlandfunk darf sich hergeben. Antifeminismus läuft weitgehend unter dem Radar der Gesellschaft und der Politik ab. Es sollten deshalb auch Vorfälle gemeldet werden, wenn sie unter der Strafbarkeitsgrenze passieren. Juhu! Ne? Leuchtet mir nicht ein. Nur spontan. Also schon ziemlich Transparenz. Wir möchten den Menschen eine Plattform geben und gleichzeitig zeigen, dass Antifeminismus ein sehr breites Spektrum ist. Das geht nur, wenn man auch Fälle sammelt, die nicht auf dem großen Radar kommen. Also, wie gesagt, die brauchen einfach hier, guck mal, wie viele Fälle wir haben, gibt uns mehr Geld. Was anderes, ja. Tja. Mir kommen da so Dinge rein, wie gestern wieder im Supermarkt einer über Feministinnen geschimpft oder so. Genau, Super. gestern hatte einer gesagt an der Kasse, ich will nicht zu der Kassiererin, die ist so langsam, ich gehe lieber zu dem Typen oder so. Ja. Plötzlich hörte ich den Nachbarn rufen, blöde Kuh. Da hat die Kuh vorher nicht mehr nach ihrem Gender gefragt. Ja. Ja. Ist ja auch Warum mal ist das üblich. denn schon ein antifeministischer Vorfall? Was denn? Wenn vorher den Mann doch jemand irgendwie vielleicht traktiert hat oder geschubst oder irgendwas, warum soll er nicht du dumme Kuh zu jemand sagen können? Er hat das nicht zu sagen, Peng. Stell dir vor, der ist Das ist schwarz und da antifeministisch. stand dann irgendwie so eine René aus Zwickau und hat gesagt, du gehörst hier nicht her und dann sagt er, du blöde Kuh. Ich meine, Ja. warum ist das ein antifeministischer Vorfall? Verstehe ich nicht. Weil die Kuh weiblich ist, vielleicht deswegen. Die Nee, ist Kuh es natürlich nicht, aber Elsa. die nehmen halt jeden Scheiß auf, davon gehe ich mal aus, ne? Dass sie eben auch solche Naja, es hat einen Dinge, die Gendered aufnehmen, die. Insult und das ist schon Ja. Antifeminismus. Zack, höhere Zahlen. Ne? Da hat Ah, einer gesagt, genau. irgendwie, Frauen sind schwächer als Männer. Zack, höhere Zahlen. Genau. So verstehe ich das auch. Tja, zusätzlich zu dem habe ich auch noch ein paar andere Beispiele gefunden. Was könnte gemeldet werden? Ne? Gehsteigbelästigung haben wir uns schon weiter. Medien benutzen antifeministische Narrative und Begriffe oder verbreiten Verschwörungserzählungen, zum Beispiel über eine vermeintliche Homo- und Translobby oder eine Genderideologie. Hatten wir das Thema nicht gerade irgendwo auch? Oh. Ja, wenn jetzt 10.000 Leute für die Eine Fernsehsendung von gestern Translobby? melden, sind das dann Schon wieder 10.000 ganz Meldungen oder Translobby. was? Hier, Parteien und ihre Mitglieder verbreiten rassistische Falschaussagen. Zum Beispiel zu geschlechterspezifischer Gewalt. Ja, muss man mal die Grünen melden oder was? Instrumentalisierung von Themen für eine antifeministische Agenda, zum Beispiel vermeintlicher Kindesschutz mit querfeindlichen Narrativen. Okay, Groomer. Ne? WissenschaftlerInnen der Gender Studies werden diffamiert, zum Beispiel als unwissenschaftlich, es sei Geldverschwendung etc. Nein, wer kommt denn auf sowas? Das ist ja böse. Sofort gemeldet, alles gemeldet. Genau, Antifeministischer Vorfall. Vorfall. Aber pass auf, die Adressen von Einzelpersonen oder Organisationen, die zu feministischen Themen arbeiten, werden im Internet veröffentlicht. Sogenanntes Doxing. Ne, das ist nur gut, wenn es die eine Seite macht. Mal wieder. Aber ihr müsst auch vorsichtig sein. In Internetforen werden antifeministische Sprüche ausgetauscht. Ich glaub's ja nicht. Und organisierte Kampagnen gegen geschlechtergerechte Sprache. Nein, das darf natürlich auch nicht Sie haben sein. noch gar keine Das ist ja Memes komplett. erwähnt. Die Achso, Memes sind müssen doch da auch die. so gefährlich. Na ja, genau, weil Witze und am Ende dann Genozid, ne? Wissen wir Genau. Ja, die würden das am liebsten alles verbieten, glaube ich. Ja, können Sie ja schön gleich die ganze CDU Hamburg oder wie melden, weil die sich ja jetzt hinter dieses Volksbegehren da stellen möchte, die Gendersprache in der Verwaltung abzuschaffen. Wir müssen endlich was gegen die sogenannte, wie hieß das tun hier, Strafbarkeitsgrenze, genau. Die muss weg. Genau, einfach streichen. Alles ist Ja, strafbar. Fertig ist. alles ist Alles ist strafbar. strafbar. Nicht mehr alles ist Und du musst legal aus. Alles ist beweisen, dass du das strafbewehrt. nicht Alles ist böse strafbar. gemeint hast Mach oder das Lipsi verletzend einfacher. oder dass du keinen Genozid begehen willst Genau, you in will der do nothing and you Zukunft. will be happy. Ne? Du Die musst Wahrheit. beweisen, dass du in der Zukunft keinen Genozid begehen wirst. Die Punkt. Wahrheit ist ziviler Ungehorsam, sage ich dann nur. Weil das so durchhaben. Ja, muss man wohl machen dann. You will not do the hate speech. Frauenhass. You did, you did. Ja, hier geht es um die She-Rose-Kampagne. Erinnert euch noch an die She-Rose-Kampagne Von wem war das denn? von der Naja, guck dir das Bild Amadeo-Antonio-Stiftung? doch an. Ja, komm, und das kann von jedem sein. Könnte von Google sein oder so. Das ist Jasmina stilisiert Kuhnke. Heroes statt Zeros. Und die haben jetzt hier also der 62-jährigen Transfrau Janka Kluge für 2000 Euro ihren Prozess bezahlt gegen Marie-Louise Vollbrecht. Also Marie-Louise Vollbrecht hat sie verklagt und hat auch Recht bekommen. Und was 2000 Euro Anwaltskosten hat der She-Rose Fund bezahlt. Und Was die hat Helden. also zugeben müssen, eingeräumt, dass sie hier falsche Dinge behauptet hat, nämlich was war es? Dass Frau Vollbrecht trans Menschen mit einer rostigen Gartenschere kastrieren wolle. Genau. Ja. Und dass deswegen der Twitter-Account gelöscht gewesen wäre von der Vollbrecht, das lag aber an diesen Behauptungen wegen NS-Verbrechenleugnung, die diese ganze Truppe da ja versucht hat zu verbreiten. Ja, und für sowas gibt es dann Geld von Amadeo-Antonio She-Rose-Kampagne. Ja, irre. Ne? Echt irre. Was, ein querfeindlicher Pädophile? Habe ich das gerade richtig gelesen? Gibt es sowas? Weiß ich Widerspricht sich das nicht. nicht? Was sind denn nur die Narrative? Was, wo hast du das hier gelesen? Oben. Weiter oben. Noch ein Stück weiter oben. Ist noch ein Stück weiter oben, glaube ich. Britischer Artikel. Jetzt bin ich ganz oben. Ja, nee, da, da, Nee, nee, in der da. Mitte. Ich hab's, glaube In ich, dem gefunden. gleichen Artikel, also da, wo auch das mit der Da ist Gartenschere er doch, glaube stand ich. irgendwo. Da? Da. Pädophilen Ach so. Queer-Aktivisten. Nun Ach so, ein ja. pädophiler Queer-Aktivist? Okay. Ich meine, wir kennen diese Liste von den Leuten nach Gamergate, die als in irgendeiner Form Sextäter, unter anderem auch pädophile Sextäter aufgetreten sind, die ganzen SJWs. Ja, es gibt halt genug von diesen Beispielen. Und eins davon hat sie wohl geteilt. Und warum sollte man nicht irgendwie eine Geschichte, die als Warnung taugt, auch teilen? Ne? Ich war nur verwirrt. Ja, bei sie geht es jetzt um die Frau Vollbrecht, muss man vielleicht noch dazu sagen. Ja, die Frau Vollbrecht hat auf Twitter offensichtlich einen Artikel darüber geteilt, über einen pädophilen Queeraktivisten. Und sie hat gesagt, dass nur Frauen menstruieren können. Oh mein Gott. Nein, Amadeo Antonio, hilf! Ja. Ja, das sind die Leute, denen die da jetzt helfen wollen mit dem Scheiß. Sogenannte Strafbarkeitsgrenze. Und Weg damit. Weg hier damit. haben sie jetzt Leute, die über der sogenannten Strafbarkeitsgrenze lagen. Boah. Also, wo die schon zugetroffen hat, die Strafbarkeitsgrenze. Und ja, da gibt es Und dann 2000 Euro für Anwaltskosten. die Für für alle, die das noch Anwälte nicht wissen, diese ist. 2000 Euro zahlt im Endeffekt ihr. Ja, da bin ich mir aber nicht so sicher. Ich glaube, diesen She-Rose Fund, da gab es auch Spenden. Ist doch scheißegal, merkt doch da keiner, wo das Geld herkommt und hingeht. Der Verein kriegt Geld in Millionenhöhe vom Staat, Punkt. Das reicht mir schon. Ja, ich möchte halt nur nichts jetzt behaupten. Nee, das kann sein, dass das ein anderer Topf ist, ja. Aber am Ende bekommt die Amadeo-Antonio-Stiftung viel Geld vom Staat. Auf jeden Fall, ja genau, sie bekommen viel Geld, sie sagen diese Dinge, die wir gerade gesehen haben, dass hier und da und das ist so böse und so. Und sie bauen praktisch aber auch die Bedrohungslage auf, die Leute, und die unterscheiden, mit der sie dann halt die anderen Leute zum Spenden bringen können. Ne? Muss man auch bedenken. Ja, das stimmt. Und hier haben sie sich ja auch entschieden, das Geld dann an die zu geben. Das ist ja nicht so, dass es irgendwelche unabhängigen Dritten dann irgendwie gemacht hätten oder so. Ja. So, man kann halt schon sagen, das ist das, wo die, was die als schützenswert dann erachten. Ja, und hier haben wir ein Video. Ein wunderschönes Video. Starling and Brave. Ja, Starling and Brave, das ist toll. Man sieht das jetzt vielleicht nicht so, weil das ein paar Frames weniger pro Sekunde hat, da sieht das gar nicht so. Da sieht man gar nicht, wie es aussieht. Bei unseren Zuschauern läuft es flüssiger. Bei euch jetzt natürlich in dem Screenshot nicht so. Aber also man sieht hier das Talent, ich glaube, es ist eine Norwegerin. Als Norweger geboren, jetzt eine Norwegerin und. Oder Finne, glaube ich. Ja, gut, Finne. Ich meine, da sieht man halt. Ich glaube, Finne, ja. Oder genau. Die auch hohe Behindertenquoten, ne, in Finnland. Finnisch immun von hier. Und die durfte halt zur Ehre, durfte die bei der Weltmeisterschaft im, was, Figurskaten? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Durfte sie. Figurskating, ja, Eiskunstlauf. Eiskunstlauf. Wie man früher gesagt hat. Genau. Ja, und es war nur Ehre. Das sieht jetzt aber hier nicht wie ein Wettbewerbs. Nein, das ist außer Konkurrenz. Während der Eröffnungszeremonie halt der LGBTQ-Anteil sozusagen. Ja, aber im Land zur Ehre oder so, das hat ja nicht geklappt, wa? Ja. Also. Ja, aber jeder Sport macht sich lächerlich, wie er will, denke ich. Ja. Jetzt kannst du laufen, meinst du, also Figger, ja. Gut. Demnächst halt irgendwie Blinde die Formel 1 Wagen fahren. Naja, gut. Aber nur selbstfahrende Autos geht doch. Ja. Nur die Aufwärmrunde. Das ist ein Test. Man kann es machen wie früher bei Hugo im Fernsehen. Was war denn der Anlass, dass sie das machen durfte oder überhaupt? Man ist ja nicht, nee, die hat gesagt, die repräsentiert nicht und das ist Genozid und ja. Achso. Stunningness und Bravery, würde ich sagen. Ja, damit soll die Inklusivität gezeigt werden. Da, weiter habe ich sie ehrlich gesagt auch nicht recherchiert. War das denn in Norwegen statt oder was? Du kannst alles erreichen, nimmst dir einfach nur vor und auch du schaffst es irgendwie amateurhaft aufs Eis zu steigen. Diese Person nimmt auch an Wettkämpfen teil in der Amateurklasse irgendwie und hat auch schon bei anderen Veranstaltungen im Vorprogramm repräsentiert. Ja, ist doch toll, wenn du ein One-Trick-Pony bist und immer wieder gebucht wirst. Jo. Ja, Finnland ist ausgetragen worden. Ah, ja, okay. Also, ja, okay. Das hat ein einigermaßen Verständnis an. Okay. Kommen wir zu J.K. Rowling. Mhm. Ihre Bücher habe ich nie gelesen, nur die ersten ungefähr 50 Seiten vom ersten Band. Dann war mir langweilig. Ich habe nie was für Harry Potter übergehabt, aber langsam überlege ich, ob ich mir nicht das Spiel kaufen soll. Nur damit es noch einer mehr gekauft hat. Ja. Und hier haben wir das ZDF. Das ZDF, bekannt dafür, dass es öffentlich-rechtlich ist, der Neutralität verpflichtet und einfach nicht jeden Blödsinn nachzuplappern, den einem irgendwer ins Ohr pustet, gibt uns hier die öffentlich-rechtliche Einschätzung zu J.K. Rowling bekannt. Immer wieder fällt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling mit einer transfeindlichen Haltung auf. Viele wollen deshalb ihre Werke nicht mehr unterstützen. Der Bundesverband Trans ist nicht überrascht, dass diskriminierte Gruppen das Spiel deshalb ablehnen und so weiter und so fort. Also hier wird der ganze Unsinn über J.K. Rowling weiterverbreitet. 2018 liked sie einen Tweet, in dem Transfrauen als Männer in Kleidern bezeichnet werden. Nein! Damit ist sie ähnlich schuldig wie Putin am Weltuntergang, denke ich. Ja, und 2019 ergreift sie Stellung für eine Frau, der wegen transphobischen Tweets gekündigt wurde. Die Tweets würde ich gerne sehen. Wahrscheinlich stand da drin irgendwie, Frauen sind Frauen oder so. Zweimal runter mit ihrem Kopf. Rowling macht sich über einen Tweet lustig, in dem es um Menschen geht, die menstruieren. Und das 2020, obwohl das damals das Current Year war. Dreimal runter mit ihrem Kopf. 2022, die Autorin kritisiert eine Gesetzesänderung in Schottland zugunsten von Transfrauen. Oh nein, fucking God. Verboten, verboten. Ab auf den Scheiterhaufen. Ja. Also ich habe gerade gelernt, wenn man, das ist antifeministisch, wenn man sich darüber aufregt, dass Leute sich zu Feminismus äußern. Also, wenn sie hier die Gesetzesänderung kritisiert, dann ist das ist doch jetzt antifeministisch von ZDF heute, oder nicht? Das ist vor allem Unsinn. Das ist Propaganda. Nichts davon ist wirklich in irgendeiner Form. Man kann ihr halt vorwerfen, dass sie anderer Meinung ist, aber sie ist weder menschenverachtend in ihren Äußerungen, noch ist sie irgendwie jemand, der sagt, die müssen irgendwie weg oder was auch immer. Also. Das behauptet das ZDF, das ist auch mal nur, ey. Ja, das ZDF plappert diesen ganzen Unsinn einfach nach. Ja, die Narrative Brücke. Dann wieder nur und die Beweise eben nicht, weil die es nicht hergeben. Das finde ich mit O-Ton vom Bundesverband Trans, ne? Der darf das ja genau sagen. Ja, genau, Welt, muss ja reichen, ne? Wie die Welt ist. Ja, und ich weiß halt nur noch von dieser Geschichte mit Frauen, die menstruieren. Das war ja im Endeffekt das, was sie ihr vorgeworfen haben. Also das, was ich davon kannte, die anderen Sachen waren mir jetzt gar nicht so richtig bewusst. Das war ja schon das, wo sie drüber aufgeregt hat. Und das war ja einfach nur so, dass sie geschrieben hat, ja, Menschen, die menstruieren, gab es da nicht mal ein anderes Wort dafür, war irgendwie nur der Spruch, den sie dann abgelassen hat. Und dann hat sie, glaube ich, noch so 3-4 überzeichnete Beispiele gehabt, wie dieses Wort wohl heißen müsste. Hat sich da halt so ein bisschen drüber lustig gemacht. Aber ja, das führt natürlich in Genozid, ne? Weiß man ja. Witz. Und, ja. Bingo und auch Dan. Misandrie oder wie auch immer. Ich weiß, also, dass die Rowling eine Feministin ist, das wusste ich schon lange. Und damit kann ich umgehen. Wenn jemand halt klassisch feministisch ist, damit kann ich umgehen. Ja, das ist wenigstens ehrlich und ich verstehe auch, was die Leute von mir wollen. Das ist nicht so ein kafkaesker Unsinn wie halt Intersektionalität. Ja, das ist vor allen Dingen auch vollkommen egal, wenn es darum geht, dass den Leuten Unrecht getan wird. Dann verteidige ich die, wenn den Leuten Unrecht getan wird. Und dann kann das auch so sein, wenn die selber Schwachsinn reden, dann kann ich das auch so benennen und das ist unabhängig davon, dass wenn denen Unrecht getan wird, die dann verteidigt gehören. Weil wir haben hier nicht keine falschen Taktik, nur falsche Ziele. Das ist nicht unsere Gruppe. Das war mal so eine andere Gruppe. Ne? Nee, das habe ich auch letzte Woche, als ich dieses Ding über Dungeons & Dragons ein bisschen erklärt habe. Auch wenn das Social Justice Warriors auf der Seite sind, die für unsere Idee irgendwie sind, dann sollten wir das denen in dem Fall nicht unter die Nase reiben, sondern wir sollten, wie das gute Demokraten machen, die Koalitionen suchen zu Sachthemen. Und wenn du dich mit J.K. Rowling über das Trans-Thema einigen kannst, kann sie deine Verbündete sein, genauso wie sie auf einem anderen Feld, zum Beispiel der Fantasy-Literatur, ein erbitterter Feind von dir sein. Wie in meinem Fall. Ja, was heißt erbitterter Feind? Also. Ja, aber die Bücher, also ich fand das gut. Die ersten 50 Seiten waren die Hölle. So viel Klischees, so plump geschrieben. Und dann habe ich den ersten Film sehen müssen, weil meine damalige Freundin da rein war. Und den fand ich betonend langweilig und doof. Und dann war es das bei mir. Tja, ich musste das erste Buch Kindern im Sommercamp vorlesen. Das war okay. Hier Meldestelle für Harry Potter geschädigt. Genau, ich kann vielleicht keine Reparationen verlangen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht. Ach, ich wollte noch was sagen. Was wollte ich denn sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Nicht wichtig. Ja, und das ist quasi der Artikel dazu, wo sie das aber auch halt auch so hindrehen, als wäre halt diese Sache halt nicht irgendwas, was irgendwelche Leute behaupten, sondern das wäre halt wirklich was, womit man sich jetzt unbedingt beschäftigen muss. Ne? Also dieses Ding, dass ob man das jetzt spielt, trotz dieser Riesenprobleme, die sie hier meinen, oder ob man es boykottiert wegen dieser Riesenprobleme, aber auf jeden Fall nicht so, dass diese Riesenprobleme, die es ja angeblich gibt mit der Dame, vielleicht vollkommen scheißegal sind. Ne, das kommt ihnen hier gar nicht in den Sinn. Und das ist so geschrieben, so nach dem Motto, entweder man spielt es trotzdem oder man spielt es halt nicht, weil die ja so eine böse Person ist, aber dass sie keine böse Person ist, Ja, das kommt hier gar nicht vor. Das steht gar nicht zur Debatte. Und dann haben wir halt noch den Gronkh. Aber ich glaube, da ist auch das nächste Kapitel zu, ne? Oder nee? Aber den haben wir, glaube ich, erst übernächste. Ja, machen wir erstmal hiermit weiter. Ja, hier haben wir nämlich mal eine Aufarbeitung von der ganzen Geschichte. Der Severin Tatarczyk hat es auf seinem Blog, hat er da einen Thread zusammengefasst von einer Dame, die sich mit dem ganzen Shitstorm gegen die Frau Rowling befasst hat. EJ Rosetta nennt sich die Dame auf, weiß gar nicht wo, wo hat die Dame das? Lesbische Autorin, Kolumnistin, Kommentatorin, unter anderem HuffPost, Pride Site, Curve, Diva Magazin, After Ellen und Pink News, also auch wieder jemand, der ganz sicher nicht in unserem Zirkel sitzt. Vor 3 Monaten wurde ich damit beauftragt, einen Artikel über 20 transphobe J.K. Rowling-Zitate, nach denen wir genug haben, zu schreiben. Nach 12 Wochen Lesens ihrer Bücher, Tweets, des vollständigen Essays und der Suche nach dem Kontext dieser Zitate habe ich keine einzige wirklich transphobe Äußerung gefunden. Nein, doch. Oh. Dabei bin ich zu einer Erkenntnis gekommen. J.K. Rowling ist keine unerträgliche Transphobikerin, sondern eine talentierte Frau, die sich hätte zurücklehnen und für immer beliebt sein können, sich aber umgesehen und aufgepasst hat, als sie die Überschneidung von Transrechten und Frauenrechten für verständliche Wachstumsschmerzen sorgte. In vielen Fällen werden die Rechte der einen Gruppe für die andere geopfert, wobei die schwächsten Frauen oft den Preis dafür zahlen. Hier in Großbritannien wollen wir immer beide Seiten unterstützen, sind uns aber bewusst, dass das in manchen Fällen wie den Frauenhäusern unmöglich ist. J.K. sah die Schlupflöcher, die geschaffen wurden, und wusste, dass Frauen eine Stimme brauchen. Anstatt sich zurückzulehnen und allen alles Gute zu wünschen, sagte sie: Ich muss es sein, nicht wahr? Sie tat etwas Erstreckendes und Erstaunliches und setzte ihre Stimme ein, wohl wissend, was auf sie zukommen würde. Das ist Tapferkeit. Nach 3-monatigen Recherchen kann ich kein einziges wirklich transphobes J.K. Rowling-Zitat finden, das der Prüfung der journalistischen Integrität standhält. Die Beschimpfungen, die sie ertragen hat, sind unverzeihlich. Jede Todesdrohung, jede Vergewaltigungsdrohung, jede Flut von Beschimpfungen hatten sie mit Anmut ertragen. Schande über diejenigen, die sie unter dem Deckmantel der Berichterstattung verleumdet haben, obwohl sie tief im Inneren wissen, dass sie nur Clickbait verbreiten und Hass schüren. Schande über diejenigen, die dieser Propaganda ohne kritisches Nachdenken gefolgt sind. Schande über das ZDF. Ach nee, das steht hier nicht. Ihr verbrennt die falsche Hexe. Ich stehe auf der Seite von J.K. Rowling. Nach 2 Tagen und vielen Anfeindungen von der Seite der Transaktivisten, nein, nein, das kann ich mir nicht vorstellen, ergänzt sie. Nach 2 sehr holprigen Tagen werde ich mir wohl ein paar Blumen schicken. Es geht doch nichts über einen schönen Strauß, der einen daran erinnert, dass es Liebe und Schönheit auf dieser Welt gibt. Irgendwelche Empfehlungen? Ja, und es gibt auch noch einen weiteren Artikel, der da in die Recherche noch ein bisschen reingeht, wenn man das wissen will. Ja. Komisch, ne? 3 Monate gearbeitet, nichts gefunden. Und das ZDF spricht so, als wäre das allgemein anerkannte Lehrmeinung. Schon verrückt, ne? Jo. Ja, und als Folge davon hat der liebe Gronkh auch mal wieder einen Shitstorm abgekriegt. Er hat wohl in Genau. einem Stream irgendwas gesagt, dass ihm die Rowling ziemlich egal wäre. Das hätte mal schon gereicht, um ihm irgendwie Transphobie und so weiter zu unterstellen, das übliche Spiel. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat er noch eine Charity, wollte er dann ins Leben rufen. Dann machen wir halt für die Leute was so ungefähr. Also er zeigt sich ja gar nicht verschlossen, irgendwie. Er hat angeboten, alle Einnahmen aus den Streams an eine Trans-NGO Genau. zu spenden, die die Leute selber auswählen. Das war dann aber auch nicht gut genug. Das war dann irgendwie ja, wie paternalistisch, oder wie heißt das, ne? Sowas in der Art. Und dann hat er gesagt, er dann eben nicht, ne? Also ja, Das hat er gesagt, nicht? Er hat sich da jetzt erstmal zurückgezogen irgendwie. ich meine, er hätte jetzt im letzten Stream gesagt, dass er das nicht will, dass er das dann eben nicht macht. Boah, ey, so ein Feigling. Und das glaube ich auch nicht, dass er Die feige ist, dann lassen habe ich das sich richtig alle vor verstanden. sich her, die lassen sich alle hier von denen treiben. Das ist unglaublich. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Ich habe jetzt den letzten Stream dann vorhin tatsächlich mal gehört von ihm. Oder Und war eigentlich dann schreibt hier diese Tante: Gronkh handelt transfeindlich, indem er offen sagt, dass J.K. Rowling ihm egal ist. Genau, das ist ja transfeindlich, ne? Genau, du musst sagen, verbrennt die Hexe. Ansonsten das kann neben seinem Engagement existieren und wiegt es nicht auf. Letzteres macht er aber halt auch nicht besser. Sorry, das ist kein Ablasshandel. Ich hasse den Verräter J.K. Goldstein. J.K. Gronkh Goldstein. Was ich auch interessant finde, da wird einfach auch gesagt, nur J.K. Rowling hat böse Sachen gesagt. Ne? Scheiß drauf. Ja, aber hier lesen wir ja beim ZDF nochmal zurück, der wurde jetzt kritisiert dafür. Ne? Der wurde nicht übel angegangen. Ne? Der wurde einfach nur ein bisschen kritisiert. Und die Rocket Beans... Gronkh muss sich klar und deutlich gegen Hogwarts Legacy positionieren. Ansonsten unterstützt er aktiv den Genozid an Trans-Sternchen und nicht-binären Menschen. Ich bin einfach nur enttäuscht. Ja. Sagt Feli gegen rechts. So sieht's aus. Und die Rocket Beans sagen, wir nehmen Werbevertrag an. So was auch. Sind das die Rocket Beans, die gerade einen Großteil ihrer Belegschaft auf 70% Kurzarbeit gesetzt haben? Ja, die sind das. Ja, okay. Ja, kann man machen, ne? Leiden dann halt die Arbeitnehmer drunter, wenn man Virtue Signal. Ja. Und Montana Black hat das effektiv zusammengefasst. Gerade beim Thema Gronkh merkt man wieder, wie viele doofe Menschen da draußen Internetzugang haben. Ja? Nicht, dass ich den besonders lustig finde, den Montana Black, aber da hat er wohl recht. Ja, Hans-Georg Maaßen war natürlich diese Woche wieder im Gespräch. Stimmt. Weil die CDU ihn ja aus der Partei haben möchte, nach einen stimmigen Beschluss des Parteipräsidiums, und haben sie ihm ja ein Ultimatum gestellt, was, glaube ich, heute ausgelaufen ist. Und der Herr Maaßen war noch in verschiedenen Sendungen zu Gast und durfte sich da mal selber äußern. Und hier der Herr Fleischauer hat auch darüber geschrieben, der Drift, wie aus dem Top-Beamten Maaßen der große Aussätzige der Politik wurde, und hat hier aus meiner Sicht eigentlich die beste, sagen wir es mal so, ich finde es immer noch nicht gut, aber auf jeden Fall die beste, den besten Artikel bisher geschrieben, der halt auch irgendwelche Beispiele nennt, warum der jetzt nicht gut sein soll. Und zwar ist das eine Beispiel, was er hier hat, dass der angeblich verlinkt hätte auf YouTube-Kanäle, die auch behaupten, dass also erstmal eine Elite der Wirtschaftsglobalisten, die daran arbeitet, eine Herrschaft der 1000 reichsten Familien der Welt zu errichten, mit Unterstützung durch das Weltwirtschaftsforum in Davos und die Grünen. Ja, na gut. Ich meine, sind sie ja alle wieder hingefahren letzte Woche, ne, oder vor zwei Wochen, oder wann das war. Aber ja. Und er hat auf YouTube-Kanäle verlinkt, die irgendwie meinen, dass Deutschland von den Amerikanern abhängig ist und so. Und da dachte ich mir dann so, okay, Maaßen, ne, zur Erinnerung, dieser Mann war Chef des Verfassungsschutzes in der Zeit, als die Snowden-Affäre rausgekommen ist. Und wenn er da hat er ja auch quasi nicht gesagt irgendwie, ja, die Amerikaner sind blöd oder so, sondern im Endeffekt das alles nur abgeblockt, sozusagen, hier gibt es nichts zu sehen oder so. Also, dass er das nicht so sieht, dass wir hier von Amerika abhängig sind. Also, dass wir kein eigener Staat sind oder so, sollte eigentlich klar sein. Ich fand dieses ganz sehr lustig. Der Artikel führte aus, dass Maaßen zur Überzeugung gelangt sei, dass eine Elite von Wirtschaftsglobalisten daran arbeite, eine Herrschaft der 1000 reichsten Familien der Welt zu errichten, mit Unterstützung durch das Weltwirtschaftsforum in Davos und, überraschende Pointe, durch die Grünen. Ja, ne, lustig. Hä? Das war das erste Mal, dass er eben komisch vorkam. Aber du hast gesagt, er hatte noch weitere Punkte. Die Grünen, dass die Grünen irgendwas mit Globalisten zu tun haben, ist ja alle. Er empfiehlt Videokanäle, in denen über Chemtrails gefaselt wird. Und dann meint er hier, also die Beiträge von ihm seien schräg, dass er sie anschließend schnell wieder löscht. Also ist mir noch nicht aufgefallen, irgendwas gut, wenn es gelöscht ist, dann kann man es natürlich nicht. Aber dann sollte man es vielleicht ja auch irgendwann mal zu Gesicht bekommen oder so. Keine Ahnung. Also ich habe davon nichts gesehen, wenn da irgendjemand anders das bekannt ist. Ich habe da noch nicht gesehen, dass er Videokanäle empfohlen hat, in denen über Chemtrails gefaselt wird. Ja, oder eben, dass Deutschland ein Versailles-Staat der Amerikaner sei. Und ja, also ich meine, klar, er hat halt diese Videos von dem Bhakti da irgendwie mal verteilt, als Corona-Kram war und wo der da nur irgendwie rumheult und so und fand ich halt nicht sehr überzeugend, aber auf der anderen Seite kann man ja auch nicht, weiß man ja auch nicht, ob da was dran ist oder so, muss man halt gucken. Für mich war das halt alles zu, ja, zu übertrieben irgendwie, zu, also muss man nicht irgendwie rumnölen oder so, fand das jetzt nicht sehr überzeugend, aber wenn der Maaßen meint, dass er es irgendwie überzeugend findet, meinetwegen soll er es halt verteilen, ne? Also sehe ich jetzt auch keine Radikalisierung da drin. Und wurde jetzt auch nichts geäußert irgendwie, was jetzt irgendwie zu beanstanden wäre, außer halt eben, dass man nicht weiß, ob es halt wahr ist oder nicht wahr oder so. Aber das müssen die Leute dann halt selber wissen. Also sorry, ich meine, ist halt alles nicht so eindeutig. Aber da sehe ich auch keine Radikalisierung dahinter. Ja. Oh, ich finde es gut, wie er sich verteidigt. Also. Und die andere Lieblingsvokabel ist Öko-Woke, wie in Öko-Woke-Juristen, Öko-Woke-Medien oder Öko-Woke-Gegenseite. Ja, sorry, also ich meine, klar, das kann man meinetwegen kritisieren, als zu Trump-mäßig sich irgendwelche Bezeichnungen auszudenken für die Leute, aber auf der anderen Seite, ich meine, das haben wir alleine heute hier schon bis jetzt besprochen, ne? Also, dass es diese öko-woken Leute da gibt, die ein großes Problem mit unserem Staat haben und er das aus seiner Sicht als Verfassungsschützer als Problem sieht, ist jetzt ja auch nicht verwunderlich und ist auch nicht weit hergeholt. Also ja, aber dann halt Fleischhauer, ne? Mir gehen die Grünen auch furchtbar auf den Zeiger, aber ich würde mir schon aus stilistischen Gründen Varianten der Kritik überlegen. Ja, viel Spaß. Man gewinnt nicht an Überzeugungskraft, wenn man sich sprachlich versteift. Ja, klar, kann man sich natürlich ewig drüber unterhalten. Wie gesagt, ist ein bisschen Trump-mäßig, sich so Bezeichnungen da auszudenken, aber ist auch nicht verleumderisch aus meiner Sicht. Also ist schon ja, beschreibt die Wirklichkeit schon. Ne? Ist halt ein bisschen flapsig, aber ist jetzt auch nicht so, dass man da irgendjemand was unterstellt, was er nicht ist. Genau. Also wenn wir hier von der AA-Stiftung reden, ist das nur liebevoll gemeint. Ja, das sowieso. Raun vom Austausch des deutschen Staatsvolkes. Ja, das hat er sich ja nicht ausgedacht. Das war ja auch jetzt bei diesen ganzen Interviews das Schlimmste war bei der Welt eigentlich. Hat er die Frau von Christian Lindner und so eine andere dagegen sich übergehabt, die auch nur direkt anfingen mit, ja, sie haben sich ja jetzt hier was über Rasse geäußert, das ist doch Sprache aus dem Dritten Reich oder so. Und den hat er halt erzählt, was er halt gemacht hat, nämlich dieses Ding kritisiert von diesem Seenotretter, der meinte, dass die Weißbrote irgendwie wegmessen und dass das irgendwann bald dann passieren würde und so. Und ja, kann man sich natürlich darüber unterhalten, wie viel Pull das halt eben hat, aber auch da, wenn man halt guckt, und das haben sie ja quasi auch dann beanstandet, dass das ja dann aber keine grün-rote Ideologie irgendwie wäre. Naja, also unser Bundeskanzler hat sich auch als intersektionaler Feminist geoutet. Und gut, da kann man ihm natürlich unterstellen, dass er sowieso keine Ahnung hat, was das bedeutet und einfach nur irgendwie labert, was die anderen ihm erzählen. Das kann man bei diesen ganzen Leuten natürlich zu ihrer Verteidigung irgendwie sagen, dass sie einfach nicht wissen, wovon sie da sabbeln und das nicht zu Ende denken. Aber die Frage ist dann hinterher, ob das wichtig ist, ne? Ob die jetzt nützliche Idioten sind oder das alles fördern und fordern. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass es Leute gibt, die es fördern und fordern und dass man das dann kritisieren kann und sagen kann, das ist rassistisch, was die da betreiben und das sollten sich die Leute mal mit auseinandersetzen und das nicht einfach trivialisieren oder so oder ihm dann sagen. Na, also das Beispiel ist, er hat dann gesagt, er wäre quasi so eine Art Staatsanwalt, der diese Anklage erhebt, dass die anderen rassistisch wären. Und das würde ja dann nicht bedeuten, dass er jetzt der Rassist ist. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Also das hat er sich eigentlich ganz gut überlegt, weil das ist ja genau das Ding. Sie sagen ihm, er würde rassistische Sprache benutzen, weil er irgendwas mit Rassen erzählt. Und im Endeffekt, ja, dieses mit dem eliminatorischen Rassismus, das sieht er ja in diesen Aussagen von dem Heini, ne? Wenn er da irgendwie meint, ja, dass die Weißbrote da irgendwann verschwinden und so. Ja. Was zwar auch Quatsch ist, aber okay. Ja, das ist doch Rassismus gegen Weiße, den gibt's gar nicht. Oder, ja, und der ist ja auch Rassist. Nee, das meine ich aber nicht. Das meine ich aber nicht. Ich denke nur, dass also, wenn so Ethnien kleiner werden, dann besinnen die sich erst recht auf ihre Identität und verschwinden dann auch nicht. Ja, das halte ich auch für eher schwierig, ne? Aber das ist ja auch nicht, das ist ja auch im Endeffekt ja auch wieder irgendwo egal. Weil die ganzen Probleme, die wir damit haben, die haben wir ja auch so schon. Ob das jetzt dann wirklich auf dieses dann genau hinausläuft oder nicht, spielt ja eigentlich keine Rolle. Also ich meine, das. Ja, richtig. Also das Ziel da von dem Typen auf Twitter irgendwie die Weißbrote abzuschaffen, das ist natürlich schlimm rassistisch, finde ich auch. Ja, ich, also in den Maßen auch mit ganz guten Karten, ehrlich gesagt. Weil jeder, der das hinterfragt und guckt, um was es da ging, der findet das ja. Ich weiß jetzt nur nicht, wo die Verbindung ist, die Connection zwischen diesem Kapitän und der Grünen oder den Woken oder so. Ist das konstruiert von den Maßen? Oder? Nein, der Zusammenhang ist, dass ja diese Geschichten wie Intersektionalität und diese Dinge, die ja na, also es kommt ja von der Kimberly Crenshaw und die ist ja eine von den Critical Race Gründern. Ne? Also es hat ja nichts miteinander zu tun, sondern das ist ja eine direkte Linie von Gedankensachen. Und da geht es ja auch die ganze Zeit nur darum, dass man diese Sache von Rasse da noch zusätzlich halt immer mit drin hat als Kategorie, mit allem anderen halt, mit dem ganzen Gender-Kram und so. Das ist ja gerade diese Überschneidung, also Intersections auf Englisch. Diese Intersektionalitätstheorie halt eben beschreibt. Ne? Und das ist ja aus meiner Sicht halt Dummstellerei, ne? Wenn man sowas schreibt, selbst wenn sie einen Wunsch hätten, die Deutschen durch Zuzug arabischer Großfamilien zu ersetzen, wären sie mit der Umsetzung heillos überfordert. Ach ja, Mensch. Ja. Das ist aber trotzdem die Probleme, die wir damit haben, mit den Ideen von den Leuten, die reichen aber. Das müssen die nicht schaffen. Das ist egal, ob die damit überfordert sind. Mit den ganzen Leuten, die wir dann hier im Land haben, sind wir dann auch überfordert. Mir ist es ein Rätsel, wie man auf so einen Quark kommen kann. Ja, kann ich dir erklären. Man liest den Tweet von den Leuten und sagt, hier haben wir ein Problem mit diesen Ideen. So kommt man da drauf. Herr Fleischhauer. Ja. Aber wenigstens hat er hier halt mal ein Beispiel genannt, wie gesagt. Na, also, weil das fehlt bei den anderen Sachen komplett. Also ich höre immer nur, ja, das sind ja die Äußerungen von ihm, die rassistischen Äußerungen. Jetzt ist er ja zu weit gegangen, wissen wir ja alle, mit den Äußerungen, die ganzen Äußerungen. Und man denke nur die Äußerungen und deswegen. Na, also. Der Fleischhauer schlägt sich da auf eine Seite oder was? Auf die Anti-Maßen-Seite oder was? Ja, sind sie alle jetzt hier. Der Dingenskirchen von der Welt, der Chefredakteur Poschert, der schafft das echt immer. Jedes Mal, wenn ich wieder denke, ja, der ist doch gar nicht so blöd, dann haut er wieder so ein Ding raus. Und diese Woche hat er halt auch so einen Artikel geschrieben, wo er irgendwie meinte, dass der halt schädlich für die CDU wäre oder so. So. Ja. Viel Spaß, Poschert. Ja, Maaßen könnte, wenn er wollte, morgen bei der AfD anheuern. Ja, warum macht das denn nicht? Vielleicht eventuell, weil er da schon einen Unterschied sieht, den ihr nicht seht. In der Szene ist er ein Held, ja, nicht nur in der Szene. Ja, ich habe mich auch schon gefragt, was denn passiert, wenn sie den wirklich rausschmeißen, ob er dann eigene Partei macht oder einfach rüberwandert. Es wird dauern. Ich glaube nicht, dass er danach noch irgendwie irgendwas weitermacht oder so. Also, die vergleichen das ja auch mal mit Sarrazin. Bei dem hat es ja auch 10 Jahre gedauert. Und das war ja auch eine Farce, dieses Ausschlussverfahren gegen den. Weil da ist ja Sarrazin erschienen mit den ganzen Experten dafür seine Dinge, die er auch in seinen Büchern schon zitiert und so. Es war eigentlich alles wasserdicht, was er da sagt in seinen Büchern. Und die haben ihn ja trotzdem rausgeschmissen und gemeint, er würde halt irgendwelche schlechten Ansichten Vorschub verleiten, und deswegen ist es halt in der SPD nicht, geht das halt nicht. Und so ähnlich könnte es höchstens hier auch laufen, aber es wird auch alles ewig dauern, weil diese Parteiausschussverfahren, die dauern halt. Das ist halt schwierig. Und wenn die Leute erstmal aufgenommen hat, dann wird man die schwer wieder los. Ja. Also das war hier das Beste, und das finde ich immer noch mega schwach. Mega schwach. Was war es denn? Knall hat er da geschrieben. Ja, genau da. Nee. Doch, das ist noch. Weiß Frage, die es Prüfung nicht. von einem Parteiordnungsverfahren nicht viel herauskommen wird. Ja, nehme ich eigentlich auch an. Vermutungen reichen nicht vor Gericht, auch nicht vom Parteigericht. So. Abdriften. Naja, Matosek vergleicht das hier noch. Ich habe schon einmal erlebt bei meinem langjährigen Freund Matosek, Okay. ja. Also bei dem Typen hatte ich schon immer ein schlechtes Gefühl über diesen Matosek. Er war einmal einer der berühmtesten Reporter des Landes, egal ob er über Prinzessin Di oder Heinrich Heine schrieb, ja. Sehr, klingt sehr, ja, relevant. Es waren Texte zum Niederknien, kraftvoll, witzig und plötzlich in Wendung ins Unvermutete. Orte in ihrer Unberechenbarkeit nicht unähnlich. Und heute sitzt er in einem Kaff irgendwo an der Schlei und schreibt Putin-Apologien. Ein Freigeist zum Bänkelsänger des Autoritären. Weiter kann man sich nicht von alten Lesern entfernen. Also ich wüsste nicht, dass der Maaßen irgendwann schon mal irgendwie sich geäußert hätte, dass der Putin irgendwie ein Toller ist oder so. Ganz im Gegenteil. Maaßen hat ja Ahnung von diesen ganzen. Richtig Ahnung von diesen ganzen Geschichten des Kalten Krieges und dem Zeug. Da kann den Putin bestimmt besser einschätzen als die meisten Leute. Als KGB-Mensch. Putin. Ja. Und er hat ja auch schon die Sachen verteilt von dem Juri Vesmenow. Das ist ja auch ein Beweis bei vielen Leuten, dass man auf der rechten Seite ist, wenn man das verteilt. Okay. Ja, hier die Frau Schneider hatte sich auch geäußert dazu. Man bekämpft Woke nicht mit Anti-Woke, sondern mit guten Argumenten, sagt sie hier bei Welt TV. Und hat ja auch dieses Buch gelesen, Critical Race Theory in Introduction. Und hier halt auch darauf hingewiesen, was ganz gut war, dass die ja selber auch sagen, dass sie sich als Gegenspieler sehen zu liberalen Ordnung. Und nicht als deren Vorantreiber, wie es ja immer hingestellt wird, so als wären diese Woken halt irgendwie einfach nur friedliche Leute, die irgendwie Demokratie und wir haben uns alle lieb haben wollen oder so. Aber wo es dann hier wieder irgendwie abdriftet, war, dass sie dann meint, der Maaßen würde leugnen, dass es ja bei diesem Critical Race Theory Kram gar nicht um Rasse geht, sondern um ein soziales Konstrukt. Ja. Und das ist aus meiner Sicht aber auch einfach nur eine Schutzbehauptung von diesen Leuten, dass sie sich so hindrehen können, wie sie wollen. Na, also wenn du dann halt jemanden mit dunkler Haut hast, gegen den diese Gruppierung halt aufgebären will, weil er die falschen Meinungen vertritt, dann ist der halt einfach strukturell sozusagen oder wie auch immer, ist der dann halt eigentlich weiß, obwohl seine Hautfarbe dunkel ist. Aber wenn man da wieder behaupten möchte, dass es ganz unterschiedliche Erlebniswelten gibt für die Leute, kommen wir auch gleich noch zu, dann ist es wieder die Hautfarbe und dann ist es wieder das, was man halt darunter verstehen würde, dann, dass es eine Rasse ist. Also man dreht sich halt so hin, wie man es braucht. Ne? Und ich glaube, der Master hat da gar nichts falsch verstanden oder so. Hier sind es jetzt die Weißbrote. Und das sieht man dann irgendwie als, ja, die müssen nicht unbedingt helle Haut haben, die Weißbrote. Ne? Wenn das jetzt ein Konservativer ist mit dunkler Haut, dann ist der auch ein Weißbrot. Oder so. Das mag so alles sein, aber ansonsten ist es halt trotzdem noch so, dass sie wollen ihre Rasse, das ist genauso mit dem Geschlechterding, ne? Sie wollen die Frauen abschaffen, aber die wollen die Frauen auch haben, ne, als Kategorie. Und genauso wollen sie hier auch die Rasse abschaffen und sie wollen die Rasse auch haben. Und das ist das einzig Wichtige und das ist überhaupt nichts gleichzeitig. Und es wird immer so hingedreht, wie es gerade passt. Je nachdem, mit wem man gerade redet, wird es halt so hingedreht, dass man da die ganzen argumentativen Dinge umschiffen kann, weil es halt einfach nur ja, politische Ideologie ist, die man irgendwie rechtfertigt, wo man sich in eine Reihe stellt mit Dingen aus der Vergangenheit, wo Leute wirklich gegen ihre Benachteiligung ankämpfen mussten vom Staat her und so. Und jetzt wollen sie mit den gleichen Dingen Benachteiligungen sich dann da irgendwie wieder zu ihrem Recht verschaffen. Und das finden sie auch alles falsch. Also diese ganzen bürgerrechtlichen Dinge, die da sind, wird ja immer so getan in Amerika, als wären die halt die Fortsetzung davon, aber in Wahrheit kritisieren die das ja alles. Und es geht ja auch so weit, dass sie ja das auch selber schreiben halt in ihren Veröffentlichungen, dass das eine Kritik von Civil Rights und so weiter ist und von liberalen Prinzipien wie Rechtsstaatlichkeit und so, wo man die Leute nicht nach ihrer Herkunft behandeln soll oder so. Das lehnen sie ja ab. Die wollen ja, dass man die Leute nach ihrer Herkunft behandelt. Also insofern ist es auch ein richtiger Rassebezug, den die da machen und nicht nur ein soziales Konstrukt. Aber wenn es wieder anders passt, ist es auch ein soziales Konstrukt. Ja, das auch. Also immer so, wie es passt. Ja. Ja, dann schreibt Herr Maaßen hier bei Twitter, liebe Freunde, ich danke euch herzlich für eure vielen E-Mails, Leserbriefe, euren Zuspruch und Unterstützung. Die seit Wochen laufende Schmutzkampagne gegen mich zeigt, dass wir alles richtig machen. Naja. Also das sehe ich ja auch so ein bisschen kritisch. Das haben wir ja von der anderen Seite auch häufig, ne, dass so Leute, nachdem sie da irgendwie ausgeteilt haben, wie blöde und irgendwie von den Leuten Vogel gezeigt kriegen, dann irgendwie meinen, das würde jetzt zeigen, dass sie alles richtig machen. Also nur weil die anderen Leute sagen, du bist blöd, heißt das noch nicht, dass du nicht doch irgendwo blöd bist. Na, also, und wenn es nur in Teilen ist oder so, diese Logik geht jetzt auch nicht so richtig auf. Oder wie seht ihr das? Nur gegen den Strom geht's zur Quelle, ne? So kenne ich das. Ja. Ja, natürlich ist das auch irgendwie Quatsch, ja. Nur Gegenwind gibt unserer Sache Auftrieb. Ja, weiß ich nicht. Würde ja voraussetzen, dass sich die Leute da auch immer mit beschäftigen, was wirklich Phase ist. Und scheint ja tatsächlich nicht so zu sein. Weil ja auch ja überall nur gesagt wird, ja, die Äußerungen und der Rassismus und die Radikalisierung und so weiter. Das wird ja nicht ausgeführt. Ne? Also wenn das jetzt ausgeführt wird, dann hat man ja wenigstens was, wo man sagen kann, das stimmt oder stimmt nicht. Und deswegen wird es ja auch nicht ausgeführt. Deswegen sagt man einfach nur die Äußerungen. Da kann man sich immer drauf berufen, ja, ich meine halt die schlimmen Äußerungen. Also mit Rückenwind kommt man schneller voran, sagen wir mal so. Ja. Ne? Das ist klar. Im Jetstream geht besser als gegen den Jetstream. Und Segeln ist, glaube ich, ähnlich. Also ja, Auftrieb. Und hier haben wir auch wieder ein Beispiel für, dass ja überhaupt nie über Hautfarbe geredet wird. hier schreibt der NDR: Was macht eine Elektroband aus Adam und Eva? Wie tanzt eine Performer Doppelpunkt in Caspar David Friedrich? Wie verarbeitet eine Modedesignerin die Nanas von Niki de Saint-Phalle? Ikonen der Kunstgeschichte neu interpretiert, inspired. Jetzt in der ARD-Mediathek anschauen. Und hier haben wir die Ja, weil die Performerin, die sagt, also die Caspar David Friedrich Wanderer über dem Nebelmeer tänzerisch umgesetzt hat und die wird hier zitiert mit: Für mich ist es ein weißer, männlich gelesener Mann auf einem Stein. Und wir wissen, dass viele weiße Männer viele schlimme Sachen getan haben. Ein weißer, männlich gelesener Mann auf einem Stein. Ja. Oh Mann. I'm a female body person. Es ist einfach ein weißer, männlich gelesener Mann auf einem Stein. Ja, und das sind die schlimmen Sachen. Das leitet sich über den Stein ab, wahrscheinlich. Ich meine. Nicht von dem Mann. Weil er männlich gelesen wird. Ja, wieder so ein Bild mit dem Kopf verbunden. Na, schön ist das. Schönes Beispiel für Kopfwichse. Tja. Pascal Schmidt, Tänzer in. Weiblich gelesen. Gerade so eben. Hast du schon weiblich gelesen? Nee, habe ich noch nicht gelesen. Weiblich, oder J.K. Rowling. Oh, ist ja Black History Month, ne? Ja, genau. Ist ja, wissen wir ja alle. Ja, sie hassen sich selber. Genau, das steht hier in diesem Artikel drin. Nur deswegen gehen sie ja zur Polizei. Warum sollten sie überhaupt zur Polizei gehen als Schwarze? Da muss man sich doch selber hassen. Ist das nicht das Argument? Irgendwie so bescheuert wird da argumentiert. Unglaublich. Ja, nee, das Problem war doch, dass die noch fester draufhauen müssen, um vor ihren weißen Kollegen weniger schwarz zu gelten. Ja, dass sie die Guten sind, ja. Ja, unironisch. Also hier geht es um diesen Tyree Nichols. Und der wurde hier geschlagen von Polizisten, die auch alle eine dunkle Haut haben. Und das sorgte dazu, dass Van Jones von CNN, so ein Pundit, der hier uns halt erzählt, dass das trotzdem mit Rassismus zu tun haben kann, weil ja die mit der dunklen Hautfarbe den Rassismus dann internalisieren und sich dann auch für weniger wertvoll erachten. Und dann auf andere mit dunkler Hautfarbe einprügeln. Mhm, ja. Und das halten so Leute dann für ja, irgendwie eine gute Analyse, die auf jeden Fall stimmt. Weil anders kann man sich ja nicht erklären. Das lässt sich ja nicht erklären mit, das sind vielleicht einfach unterschiedliche Menschen. Ne? Das geht ja nicht, weil es muss ja mit Rassismus zu tun haben, weil da gibt es ja Gewalt gegen jemanden mit dunkler Hautfarbe. Deswegen kann ja das Motiv dafür nur sein, Rassismus. Weil was soll sonst das Motiv sein? Ne? Gibt ja keine andere Möglichkeit. Muss ja Rassismus sein. Und wenn die anderen Leute auch eine dunkle Hautfarbe haben, dann müssen die das natürlich aus, ja, auch aus Rassismus machen. Und das läuft dann halt irgendwie. Und genau dasselbe schreibt auch die Neue Zürcher Zeitung auf Deutsch nochmal. Ein Herr David Siegner aus Chicago, genau die. Also ich meine, es gibt das ja, das hat es, glaube ich, in dieser schwarzen Bewegung in Amerika auch gegeben, dass bevor die sich dann sozusagen zusammengetan haben und dann sich gewehrt, haben die sich auch ordentlich gegenseitig bekämpft, aber das muss, das ist ja kein rassistischer Hintergrund dann. Tja, ich erinnere an den Brown Paperback Test, der, wie gesagt, nicht von Weißen gegenüber Schwarzen angewandt wurde, sondern von Schwarzen gegenüber anderen Schwarzen. Kenne ich nicht, erzähl mal. Ja, die wurden nur an gewisse Colleges zugelassen, wenn die eine hellere Hautfarbe hatten als ein so ein brauner Papier, Brown Paperback, wie man aus Amerika kennt. Ja, super. Und wie gesagt, das waren explizit afroamerikanische Colleges, wo Afroamerikaner andere Afroamerikaner nach diesen Kriterien ausgewählt haben. Dass es da interne Kämpfe gab, gibt es, aber gibt es innerhalb der weißen Leute ja auch. Ich meine, in Amerika, die Iren galten lange Zeit lang auch nicht wirklich als Amerikaner erster Klasse, sag ich mal. Und verschiedene andere, es ist halt, aber die afroamerikanische Subkultur ist nochmal ganz anderes, natürlich klar. Tja. Aber das Problem mit der Polizei in Amerika ist, dass die mittlerweile so einen schlechten Ruf haben, dass sehr wenige Leute sich dort bewerben. Aus zwei Gründen, weil die einen schlechten Ruf haben und weil die Polizisten einfach befürchten müssen, dass ihnen Konsequenzen drohen, einfach durch ihre Einsatztätigkeit. Und ich meine jetzt damit nicht, dass sie erschossen werden, was auch ein Risiko ist in Amerika als Polizist, sondern das ist es gerade im Gespräch, dass das ist eine politische Kampagne, dass die sogenannte Qualified Immunity abgeschafft werden soll. Das heißt, dass die Polizeibeamten sich halt für jegliche Gewaltaktivität im Ausübung ihres Dienstes rechtfertigen müssen. Gegenüber jetzt wird halt gesagt, okay, ja, der hat zugeschlagen, weil er sich verteidigt hat, weil ein Strafgefangener versucht hat zu fliehen. Und dabei hat der hat er irgendwie eine Verletzung davongezogen, was weiß ich, eine Prellung, blaues Auge oder sonst irgendwas. Und normalerweise würde man einfach sagen, okay, das ist halt, da wird das nicht strafrechtlich verfolgt und das soll halt aufgehoben werden, weil halt gesagt wird, die Polizeigewalt ist so krass, dass das nicht anders geht. Aber auf der anderen Seite sind halt so wenige Polizeibeamte überhaupt noch im Dienst in Amerika. Ich glaube, in der Stadt, wo es hier passiert war, hat er gesagt, er hat irgendwie 80% von dem, was er bräuchte an Polizeibeamten, weil es einfach keine Leute gibt, die den Job machen wollen. Ja, das ist in Amerika ein Riesenproblem mittlerweile. Und was sollen die Leute machen? Sollen die sich private Sicherheitsdienste holen und sich in ihre gated communities zurückziehen, wie in Südafrika? Oder wie soll das laufen? Ja, ist ja auch gerade das Ding, dass ja gerade auch in diesen Bezirken ja in der Vergangenheit schon so Sachen auch umgedreht worden sind. Also die, was eigentlich mal Hotspots waren, da nicht mehr waren, wegen mit Polizeiarbeit halt. Die brauchen das ja erst recht eigentlich, dass dieser Verordnung gesorgt wird. Aber das, und hier in diesem NZZ-Artikel schreiben sie halt auch, dass manche Polizisten irgendwie meinen, dass sie, wenn sie zur Arbeit gehen, dass das wie ein Kriegsbereich da irgendwie ist, in den sie dann gehen, wo ich mir auch wieder denke, ja, wie kommen die wohl auf diese Idee? Ne? Liegt das vielleicht daran, weil das so ist? Ne? Weil da Gesetzlosigkeit erstmal herrscht da bei dem ganzen Kram, weil die Leute alle bewaffnet sind und da irgendwelchen Gangscheiß irgendwie machen oder so in manchen Bezirken in diesen Großstädten in Amerika. Naja, auf jeden Fall beziehen sie sich ja auch auf diesen W.E.B. Dubois. Und das war ja dieser feine Herr, der an der Humboldt-Universität Berlin. Genau, rassistische Architektur und so. Seine, nee, der hat aber dieses völkische Gedankengut aus Deutschland. Ach nee, das war der in den 60er Jahren. Ja. Na, hier 1807, schon länger. Das war dieser Typ, der zur Kaiserzeit in Deutschland war und dann so ein Buch geschrieben hat, Soul of Black Folk, mit V quasi, also das schwarze Volk. Und ja, der geht ja als der Urvater von der kritischen Rassentheorie und ist quasi der Beweis, dass es nicht von Amerika rübergeschwappt ist, sondern aus Deutschland rübergeschwappt, sozusagen. Und da geht es ja gerade darum, dass das, wie sie auch hier schreiben, die seltsamen Auswirkungen des Rassismus sei, dass die Opfer zu zendierten, sich durch die Augen derjenigen zu sehen, die sie verachten. Und das ist halt dieses ganze Ding, Standpunkttheorie heißt es ja heutzutage, dass halt diese Sache mit der Hautfarbe halt wirklich alles bestimmt. Also die komplette Wahrnehmung bestimmt. Und deswegen diese Seele des schwarzen Volkes halt anders ist als die von denen mit heller Haut. Tja, ich habe hier mal ein Zitat von Dubois. Ich habe was verwechselt. Hier, Dubois über ja, Hitler-Deutschland. Ich wurde mit durchgehender Höflichkeit und Zuvorkommenheit behandelt. Undenkbar, dass ich eine ähnlich lange Zeit irgendwo in den Vereinigten Staaten verbracht hätte, ohne einige, wenn nicht gar häufige Fälle persönlicher Beleidigung oder Diskriminierung zu erleben. Hier kann ich mich nicht eines einzigen Beispiels erinnern. Also er ist ja ein Schwarzer, ne? Ja. Das hat er über Hitler-Deutschland gesagt. Und okay. Eine der letzten Sachen, die er gemacht hat, ist 1961 wurde er Mitglied der Kommunistischen Partei in Amerika. Super. Und ja. Dann wollte er noch zu Martin Luther Kings Rede fahren, aber einen Tag vorher ist er gestorben. Ja. Ja, das ist hier lauter Psychologisierungszeug halt, ne? Weiße Haut, schwarze Haut, weiße Masken, bla bla, tunesischer Soziologe, Kolonisator und Kolonisierte, also genau diesen ganzen Kram, den sie halt heutzutage überall ansetzen, ne, das ist dann die Weltformel, halt Hautfarbe ist die Weltformel. Und deswegen muss man das alles dann da irgendwie einordnen, dann passt das schon. Jetzt kommt sie mit Kanye West um die Ecke. Und das Schlimmste, was ihr bei Kanye West einfällt, ist ausgerechnet ein T-Shirt mit dem Aufdruck White Lives Matter. Also das wäre nicht das Schlimmste, was ich dem vorwerfe. Und weil dann behaupten sie hier nämlich, der Slogan wird vor allem von Propagandisten einer Vorherrschaft der Weißen wie Ku Klux Klan gebraucht. Nee, der Slogan wird von Leuten, die sich lustig machen über euren Scheiß, als Gegensatzding zu dem Black Lives Matter-Ding gebraucht. Die euch einen Spiegel vorhalten wollen, von denen wird das gebraucht. Und du guckst da mit behauptet, was ist los mit der neuen Zürcher? Ja, weiß ich nicht, wo sie den Typen hier aufgetrieben haben aus Chicago. Mhm. Ja gut, ich meine, an der Neuen Zürcher ist ja auch das Gute daran, dass die ein breites Spektrum abbilden. Die bilden ja nicht nur eine Meinung, genau, sehen wir es positiv. Eine Meinung im Forum, so wie es sein sollte. Ne? Mhm. Im Extremfall kann der Selbsthass so weit gehen, ihr habt ja nicht bewiesen, den Selbsthass. Dass man seinesgleichen verachtet und unmenschlich behandelt, das klingt nur so lange seltsam, bis man Videos von Tyrion Nichols und seinen uniformierten Peinigern gesehen hat. Nee, es gibt noch andere Dinge. Andere Dinge, die zwischen Menschen sind, als nur die Hautfarbe. Das sollte euch hierbei immer aufgehen. Ja. Oh, aber das geht natürlich nicht, weil das widerspricht ja der Weltformel, dass alles Rassismus ist. Ui, das ist Themensprung. Sintuyan Varataraya an alle Orte, die hinter uns liegen. Eine ja, ist schon ein bisschen am Eurozentrismus. Ist schon ein bisschen älter, aber ich fand es so lustig, dass ich es mitgebracht habe. Der Mensch ist aus Sri Lanka hergekommen, mit seinen Eltern geflohen damals als Tamile. Und schreibt halt einen Roman. Die Kamera entpuppt sich als koloniales Instrument zur Dokumentation und zur Schaustellung nicht-europäischer Völker. Zoos als lebendige Trophäensammlungen und Weltausstellungen mit Quartieren der Kolonisierten als entwürdigende Menschenzoos. An eingesperrten, gar abgeschlachteten Elefanten zeige sich die blutige Naturunterjochung, ebenso in einer Landschaft voller Ausbeutung, Brandrodung, Abholzung, Monokultur. So deplatziert wie die Elefanten in einer künstlichen Natur, in einem Zoo, so entrissen fühlte sich auch die Mutter in Deutschland. Die Eurozentrismuskritik tut weh, etwa wenn nicht Guernica als Beginn des Bombenkriegs aus der Luft, sondern seine Generalprobe, der italienische Überfall auf Abessinien, beschrieben wird. Auch sprachlich soll der Eurozentrismus überwunden werden. Ein nachvollziehbares Projekt, aha, das mal mehr, mal weniger im Buch gelingt. Deshalb setzt der Autor viele Worte kursiv. Norden, zivilisierte Menschen, Weltkrieg, Fremde, aber auch Vergangenheit. Okay. Schade, das alles wird am Ende nur angedeutet. Worin die imperiale Syntax des Deutschen besteht, die verhindere, dass der Autor Gedanken adäquat ausdrücken kann, bleibt vage. Diskutabel ist auch, wie weiß oder wie allgemein menschlich die Unterwerfung der Natur am Ende ist. Das ist auch so lächerlich. Nur der weiße Mann hat die Natur unterworfen. Ey. Ihr habt echt einen Schuss nicht gehört, Leute. Nur weil in Afrika niemand den Ackerbau auf die Reihe gekriegt hat, heißt das nicht, dass der Rest der Welt dafür den weißen Mann gebraucht hat. Ja, ich möchte dieses Buch nicht lesen. Danke. Oh, hier spielen in Bremen schwarze Helden und Heldinnen die Hauptrolle. Ja, die schwarze Kinderbibliothek. hat nun eigene Räume. Warum das wichtig ist und mit welchen Büchern man kinderleicht Diversität und Rassismus erklären kann. Also den Kindern. Ja, warum das wichtig ist, weil Apartheid eine gute Sache ist. Ja, nein. Die meisten Helden in Kindergeschichten sind weiß. Für schwarze Protagonisten bleibt da zwischen den Buchdeckeln oftmals nur wenig Platz. Oh. Um diesem Missstand entgegenzutreten, hat die Initiative Zukunft ist bunt eine Bücherei für schwarze Kinder in Bremen eingerichtet. Ja, schwarze und afrodeutsche Kinder werden in der Literatur häufig noch mehrfach benachteiligt und ausgegrenzt. Schwarzsein wird oft als etwas Schlechtes dargestellt. Citation needed. Schwarze Protagonisten entdecken, die nicht nur als Randfigur vorkommen, nicht nur im Kontext von vermeintlich Fremd- und Anderssein auftauchen oder Schönheitsideale vermitteln. Für schwarze Kinder gar nicht so einfach. Ja, und Identifikationsfiguren sind sehr wichtig für Selbstwertgefühl. Also deswegen gibt es jetzt eine Bibliothek, wo nur Bücher drin sind, wo es um schwarze Personen geht. Aber Moment mal, nein, doch nicht nur schwarze Personen. Natürlich ist Diversität und Inklusion auch ein großes Thema, deswegen wird da eine Ausnahme gemacht. Das ist auch sehr wichtig. Auf der anderen Seite sind Kinder- und Jugendbücher mit diversen Protagonisten und gesellschaftlich vielfältigen Lebensmodellen wichtig, um Vorurteilen entgegenzuwirken und abzubauen. Genau, gerade bei Kindern, weil die haben so viele Vorurteile. So, in Ordnung, das gibt's aber doch alles, wirklich, in Wirklichkeit. Tja, also es gibt... Im zweiten Buch sind doch die ganzen Kindergruppen gemischt, so. Tja, die arbeiten gerade an einer Liste 100 gute Tipps für weiße Eltern. Die gibt es noch nicht, aber da freue ich mich schon drauf. Und geplant sind darüber hinaus Lesungen mit ausleihbaren Bücherkisten für Kitas und Grundschulen. Ne, also Fördergelder wahrscheinlich auch noch einkassieren, um ein bisschen Vorträge halten zu dürfen. Ja, und da sind dann überwiegend schwarze Kinder drin oder dunkelhäutige oder was und da werden dann afrikanische Bauerngesellschaften vorgestellt oder was? Ja, nee, es geht um so. Wie schlaft ist das denn dann sozusagen, ne? Das ist doch die Frage. Es geht um so Kinderschlager wie das Buch vom Antirassismus und wie erkläre ich Kindern Rassismus? Das sind die Buchtipps. Lass die Kinder mal in Ruhe mit so einem Quatsch vielleicht. Genau. Und natürlich, um den ganzen die Selbstironie nicht zu nehmen, ist die Autorin dieses Artikels, heißt Sophie Schwarz. Ja, so viel zur schwarzen Bibliothek. So viel schwarz. Ist alles braun, nee, so ne? Schwarz. Alles schwarz. Brown, schwarz. Ich meine, an sich ja eine ganz interessante Sache, aber natürlich übertrieben und das so als Selbststellungsmerkmal zu machen und ja gut, ich meine, jeder soll machen, wie er es will. Es wird auch gesagt, es ist ein Raum von Schwarzen für alle Leute, alle sind willkommen. Aber ja, ich weiß es nicht. Dieser ganze Querintersektionalismus, der da reinfließt, auch noch macht das Ganze einfach sehr seltsam. Ja, also jetzt gibt es eine schwarze Bibliothek, bald gibt es eine Transbibliothek, oder wie? Ja, und außerdem ist ja der schwarze Historienmonat momentan im Februar. Und deswegen hat die Taz und hier Simone Dede Ayiwi geschickt, die uns jetzt mal was erzählt. Ich packe mir einen Monat voll mit schwarzer Geschichte und Gegenwart, bereite Instagram-Kacheln vor, weil das eben das ist, was wir im Februar so tun. Organisationen und Einzelpersonen tragen eifrig dazu bei, dass der Black History Month afrikanische und afrodiasporische Geschichte in Deutschland mehr Öffentlichkeit bekommt. Weil wir wissen ja, damals hatten wir die Sklaverei. Da haben wir ganz viele Schwarze als Sklaven gehandelt. Deswegen brauchen wir jetzt einen Black History Month. Und ja, uns immer wieder darauf. Auf den Leipziger Baumwollplantagen und so, ne? Ja, ja, ja, ja. Die Baumwollplantagen im Osten, ne? All diese Dinge. Deshalb müssen wir jetzt einen Black History Month haben. Ich freue mich einfach darauf, mir die Haare zu machen und wieder auf Community-Events zu gehen. Weiße Leute sehen ja sowieso nicht, ob ich mir Mühe mit meinen Haaren gegeben habe oder nicht. Was? Das klingt gar nicht pauschal. Nö, überhaupt nicht so, wie Asiaten sehen alle gleich aus, ne? Ja, oder gar nicht, ne? Du bemerkst meine Haare, Rassismus, du bemerkst meine Haare nicht, Rassismus. Na, also. Es schadet weißen Menschen nicht, wenn das Monatsprogramm ihres Stadttheaters sich einmal im Jahr auf einen schwarzen Kanon bezieht, statt auf einen weißen. Im Gegenteil, es wäre auch für sie eine Bereicherung. Und wenn das weiße, bürgerliche Stammpublikum mal wegbleibt, ist auch nicht so schlimm. Schwarze Menschen und andere Pock können sich in den großen Häusern auch gut allein amüsieren. Schließlich finanzieren sie die schicken Einrichtungen im Herzen der Innenstädte das ganze Jahr über mit, ohne dass auf ihre Perspektiven besonderer Wert gelegt wird. Also erstens war Bullshit, weil auf meine Perspektive legen die auch keinen Wert, ich muss die auch mitbezahlen. Zweitens Bullshit, weil ich nicht glaube, dass schwarze Perspektiven in Theatern außerhalb des Black History Month überhaupt keinen Widerhall finden. Da ja, kannst du mir so nichts erzählen. Öffentlich bezahlte Theater sind ja auch ein Hort des konservativen Denkens. Ne? Da wird ja überhaupt nicht gegendert, bis der Arzt kommt und, und diesen ganzen Kram von euch auf 130 gedreht. Also... Die Frage, ob sich das aufgrund vielfältiger Bemühungen schwarzer Künstlerinnen und Aktivisten in den letzten Jahren schon gebessert hat, ließe sich auf einer gut finanzierten und breit beworbenen Veranstaltung besprechen. Im Februar genauso wie im Rest des Jahres. Gibt uns Geld, gibt uns Geld, gibt uns richtig viel Geld. Ja, bin früher gerne ins Theater gegangen, Brit Master, als hier noch die junge Frau Hönig und die Frau Stollhans gespielt haben. Ja, da war ich einige Male im Theater. Aber ist auch lang her, leider. Genau wie diese Comics, die sind auch lang her. Und they aged poorly. Chris, ich würde dich bitten, irgendwie einfach mal die Delinquenten der poorly geagten Comics, Action Comics, Nummer 1, aged poorly. Okay, ihr habt also gar keine Ahnung, wovon ihr redet. Kann das sein? However, reading Action Comics Number 1 today can be difficult because of how boring it is. So viel Dummheit und ihr schreibt einen Artikel noch drüber. Okay. Mhm. Ihm fehlt die moralische Komplexität. Ja, es ist der erste, ist es wirklich so schwer? Ja, und die League of Extraordinary Gentlemen ist natürlich auch Mist. Ja. Und natürlich ist Alan Moore ganz schrecklich, weil er ist ein alter weißer Mann. Und was? Da ist ja eine Frau dabei bei den Gentlemen. Mina Harker, ja. Das ist ja transphob. Ich kann jedem nur empfehlen, die Comics zu lesen. Ich hatte jede Menge Spaß dabei. Ich habe die alle hier stehen, die es gibt. Also. Preacher, ich bin nie so ein Preacher-Typ gewesen, aber natürlich muss auch diese Ikone gefällt werden. Ja. Garth Ennis. Dann kommen Miracle Man, Conflated Extreme Nihilism with Deconstruction, auch wieder Alan Moore, natürlich Alan Moore, böse Alan Moore, keine Ahnung. Und dann kommt einer meiner Lieblingscomics, nämlich The Dark Knight Returns and It Feels More Like a Manifesto. Mhm. In the years after its release, The Dark Knight Returns inspired many violent and mostly almost fascistic anti-heroes. Ja, das ist halt manchmal, ihr wisst überhaupt nicht, wie Geschichten erzählt werden, oder? Und dass man verschiedene Winkel und also... Ja, dann nein, Civil das War. Das ist so, wie man die Welt haben will. Ne? So, so genau, und Menschen können sich nicht ändern. Menschen sind immer gleich. Ne? Das genau. Ist überhaupt nicht, um sich irgendwie mit den Dingen zu beschäftigen oder so, sondern nee, das muss Propaganda sein. Das muss so sein, wie wir die Welt haben wollen. Civil War justified authoritarianism and government overreach. Es ist ein Comic, Freunde. Es ist ein Comic. Es ist ein fucking Comic. Mit Superhelden. Ach, Luke Cage. Dann kommt Luke Cage. Na klar, einer der ersten irgendwie großen schwarzen Superhelden. Der kommt aus der Blaxploitation-Area. Könnt ihr euch denken, dass der problematisch ist. Ist klar. Oh, dann kommt Neil Gaiman's A Game of You und das ist natürlich ganz schlecht, weil er als weißer heterosexueller Mann da irgendwie. Also damals war es toll, aber heute wissen wir halt so viel mehr, bla bla bla bla bla. Zweitens auch mal wieder ein Comic, den ich sehr gern mag, auch wieder Alan Moore, anscheinend mögen sie den nicht besonders. The Killing Joke, Normalized Violence Against Women in Mainstream Comics. Seid ihr doof? Oder habt ihr noch nie irgendwie was von Tragik und Verlust und solchen Dingen gehört? Ich meine, das ist alles nur, um den Leuten ja Propaganda zu geben halt, ne? The Killing Joke undeniably popularized the disturbing trend of using violence against women as a plot device to motivate male characters. Ja, stimmt, das haben Comics echt aufgebracht. Wären die Comics nicht so gewesen, wäre der Trojanische Krieg vielleicht anders gelaufen. Ja, hätte Agamemnon vorher nicht The Killing Joke gelesen. Oder Paris oder wer auch immer. Ja, und natürlich Sin City, Frank Miller. Was ich nicht verstehe, geht es hier nur um Superhelden-Comics eigentlich? Oder warum haben sie 300 ja, die rausgelassen? Die Gentlemen sind doch keine Superhelden, oder? Naja, in gewisser Weise schon, aber 300. Ich habe als drauf gewartet, dass es kommt, weil da ist ja alles drin, was die hassen. So richtig. Nee, aber es ist Sin City. Ja, aber das war wahrscheinlich schon immer schlecht. Hier reden sie ja davon, dass die Sachen erst jetzt schlecht gealtert sind. Das andere war wahrscheinlich. Ach so, okay. Und ja, stimmt. 300 war schon immer der Wet Dream of Every Fascist. Ja, genau. Ja. To most modern readers, Sin City feels needlessly aggressive and hateful. Lol. The point, you, also ja, das, über den Kopf und das so. Das muss FSK ab 6 sein, ansonsten ist doch ja, keine und, Sündenstadt. Naja, jemand hat auf Kotaku in Action kommentiert, das kommt wahrscheinlich davon, weil halt der Charakter, mit dem sie sich identifizieren, nämlich der gelbe, stinkende, kleine, eklige Typ, der Pädophile, der ist halt der Bösewicht, weißt du, und der wird platt gemacht und so. Und deswegen, glaube ich, mögen die das einfach nicht so, dass der Charakter, mit dem sie sich da als einzigen identifizieren können, dass der einfach platt gemacht wird. Und nee, es gab keine starken Frauen in Sin City. Ne? Nee, überhaupt nicht. Null. Die haben auch gar nicht eigentlich die Fäden in der Hand. Nein, nein. Frank Miller böse, Frank Miller faschistisch. Ja. Heute sind sie noch problematisch, morgen müssen sie vielleicht auch aus den Bibliotheken und vielleicht sogar nicht mehr gedruckt werden. Wer weiß. Das war von Mammon. Ja, da war am Ende des Artikels drin so eine Beschreibung drin, wie sich das vorstellen mit dem. Das ist recht erfolgreich, steht. Ne? Also, ja. So wie ich gehört habe. Lass doch was. Hat wohl das Spiel sogar angeschoben. Was denn? Diese Hasskampagne oder was? Nee, aber die Serie ist wohl, die Leute mögen sie und das Spiel verkauft wohl. Ja, letzter Satz, es ist ein weiterer Fall, an dem sich nach wie vor grassierende toxische Männlichkeit im Netz anschaulich zeigt. Im Erfolg genau, der das Serie noch tut sich allerdings kein Abbruch. Ja, ja es ist in der Gaming-Welt ist die Praxis des massenhaften Angebens von schlechten Bewertungen schon lange ein Problem für die Entwickler, ja, weil die ja auch nichts falsch gemacht haben. Es ging um so eine Szene, wo irgendwie sich zwei Männer da gefunden haben oder so. Angeblich haben die Leute ein Problem damit. Ja, das war jetzt irgendwie die dritte Folge. Ich habe das nicht gesehen. Ich kenne das nur aus den ganzen Besprechungen, die davon waren. Die gingen übrigens ziemlich weit auseinander. Also es war eigentlich so ein Mittelding zwischen, fand ich prima, gerade weil ja auch dieser eine Schauspieler hier irgendwie aus dem Komödiengenre eigentlich bekannt ist und hier so eine dramatische Rolle spielt. Und die Leute meinten eigentlich, das wäre ganz gut gewesen. Also hätte er gut gemacht. Sehr gut gespielt gewesen, aber es ist halt wirklich so ein richtiger Bruch halt. Also die erzählen so eine schwule Liebesgeschichte in dieser Postapokalypse in der dritten Folge von so einer neuen Serie. Na, also es ist halt wirklich, wirklich so ein Ding, wo man halt merkt, und das hat ja auch einer gemeint, der Nordrotic, YouTuber, der hat das bezeichnet als ESG-Episode, ne? Also so nach dem Motto, wir spannen hier irgendwie die Regenbogenfahne aus, direkt am Anfang von dieser Serie, um irgendwie die Leute, denen irgendwie zu sagen, hier, guck mal, wie toll progressiv wir sind und so, wir thematisieren Sachen, als ob da irgendwer Probleme damit hätte, ne? Also das ist wirklich lächerlich, das irgendwie zu meinen, dass Leute das irgendwie stört, dass eine Geschichte, so eine Geschichte erzählt wird. Was die Leute halt nur stört, ist wieder dieses Ding, dass sie halt riechen, dass das halt gemacht wird, um den Leuten zu sagen, na, guck mal hier, ne, guck mal hier, guck mal, ne, hast du ein Problem mit, ne, findest du schlecht oder so, ne, und die Leute sich sagen so, nee, es ist mir egal, ich verstehe nur nicht, warum ihr mir da jetzt schon kommt, ne, also wenn das irgendwie in einer länger laufenden Serie irgendwie mal eine Episode wäre oder so, dann würde da kein Hahn danach krähen. Die Leute merken nur jetzt daran, dass es da halt wieder ein Punkt gemacht werden soll. Ne? Der Punkt ist halt wieder irgendwie, hier, das ist auch gut und so. Ne? Ja, das wissen die Leute, aber die brauchen da nicht erzogen werden von euch. Ne? Also, ja, ich finde vor allem so eine Unterstellung hier, heißt es ja zum Beispiel in der Gaming-Welt, ist die Praxis des massenhaften Abgebens von schlechten Bewertungen ja, schon ein Problem. Ne? Das ist, ja, okay. Ja. Ja, die behaupten halt, das ist Review-Bombings, was halt die Leute, ne, hier, und die Beispiele, die gesagt, ist Herr der Ringe-Serie, Ringe der Macht, die grauenvoll war, Marvel-Adaption, Black Panther, was auch komplett über hyped ist, also ja, noch längst nicht so gut ist, wie sie immer meinen, ne, das ist ja, und She-Hulk, diese bescheuerte Serie, ne, die auch total scheiße war, wenn das eine gute Serie wäre, und ja, auch diese Comics, die sollen ja auch ziemlich klasse eigentlich sein, waren sehr beliebt, weil die gab es ja wirklich, das war ja nicht so ein Charakter, den sie jetzt einfach nur neu erfunden haben, um den halt weiblich zu machen, sondern diese Sachen gab es ja und die waren ja immer so ein bisschen mit Augenzwinkern und ein bisschen sexy und so, aber das haben sie ja nicht gemacht, diese Serie ist ja unausstehlich da geworden, wieder mit sämtlichen von diesen Stereotypen, die sie ja selber da immer haben, mit so ein, ja, ich bin eine unabhängige Frau, die ganze Zeit nur irgendwie Alkohol trinkt und lauter so ein Scheiß. Und ja, das Beste an der Serie ist gleichzeitig das Peinlichste an der Serie. Und zwar, dass die Serie schlecht ist und auf diese ganzen Sachen eingeht, die du gerade gesagt hast. Dass das schlecht ist, ist sogar Teil des Plots der Serie, ja, wo am Ende She-Hulk quasi aus der Serie ausbricht und den Autoren der Serie sagt, ihr seid doch bescheuert, ihr habt hier voll die Scheiße gemacht und könnt hier nicht anständig arbeiten. Ja, aber auch das wird halt nicht witziger, als dadurch, dass es stimmt. Als Stilelement finde ich das ganz interessant, aber ich meine, da muss man nicht die ganze Serie machen und in der letzten Folge quasi dann als Gag, haha, wir haben euch alle nur verarscht, dass wir haben absichtlich schlecht gemacht, ja, damit wir die Handlung einfügen können. Aber She-Hulk ist inzwischen absolut entthront von Velma. Also ja, ich habe mir gestern wieder die Zusammenfassung bei Disparu angehört von den letzten zwei Folgen. Das ist wirklich, da ist wirklich, wirklich, wirklich, wirklich alles drin. Die Scooby-Gang wird von einem Felsen eingeklemmt, dann kommt der Rettungshubschrauber mit irgendeiner Tante drin, die sich dann abseilen will. Dann kommt der Spruch so, nein, das Kind einer reichen weißen Familie ist verschwunden. Ihr müsst zurück zum Stützpunkt fliegen. So, ja, aber ich muss doch diese Leute hier retten. So, nein, zurückkommen, weißes Kind, wichtiger. So, hallo, habt ihr verstanden, wie rum es uns geht? Boah. Und so geht das da die ganze fucking Zeit. Unerklärbar, wie die Leute Probleme mit sowas haben könnten, ne? Unglaublich. Ja. Nee, das ist wirklich purer Hass auf das Quellmaterial in Form einer Zeichentrickserie. Ist der Hammer. Ja, sogar die habe ich vorhin gesehen, also habe ich mir noch nicht angeguckt, habe ich nur gesehen, dass es das gibt hier, die Space Frogs haben auch ein Video gemacht zu Velma. Ich glaube, das ist auch ganz interessant bestimmt. Hin und wieder haben sie ja mal ganz vernünftige Takes. Und ich glaube, das ist mal wieder so ein Fall. Ja. Ja, das und jetzt auch bei dieser Serie, ne? Also das hauptnegative Argument eigentlich zu dieser Serie, was ich halt überall höre, ist, die Leute wissen halt, wie das mit den Spielen weitergegangen ist in dem zweiten Teil. Und deswegen, ne, wissen sie halt, was mit diesem Charakter hier passiert ist, mit der Vaterfigur. Und das war halt scheiße. Und darauf wird sie jetzt hier halt auch hinauslaufen, auf dieses ideologiegetriebene Ding von dem zweiten Teil. Und deswegen ist die Freude halt gedämpft über diese Serie, die ja bisher jetzt auf jeden Fall ganz okay sein soll. Also, ne. Aber ja, für so super schlaue Autoren hier ist das ja alles nur eine Verschwörung von ja, scheinbar. Den bösen Hassern. Ja. Frau Reinhardt. Tausende radikale Muslime demonstrieren gegen Koranverbrennung in Schweden. Na, da haben wir aber Glück, dass die nicht bei uns demonstriert haben, sondern in was? In Hamburg? 4.000 bis 6.000 Demonstranten, laut Polizei nur 3.500. Der Verfassungsschutz warnte vor der Teilnahme und vor der veranstaltenden Gruppe Muslim Interaktiv. Also, wir wissen ja, in Schweden hat dieser Däne einen Koran verbrannt. Und deswegen sind diese Menschen in Hamburg auf die Straße gegangen. Auf ihren Schildern stand, der Koran ist die Zukunft gehört dem Koran. Der Koran ist unsere rote Linie, stoppt die Islamhetze und Allah erhebt Leute mit diesem Buch und erniedrigt andere. Alles ganz mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbarbare Forderungen anscheinend. Muslim Interaktiv ist angeblich ein Ableger der in Deutschland seit 2003 verbotenen Hizb ut-Tahir, Partei der Befreiung, die sich für die Wiedereinrichtung des Kalifats einsetzt und dafür auch Gewaltanwendung befürwortet. Auch zur Tötung von Juden soll diese Bewegung laut der Verbotsverfügung des Innenministeriums aufgerufen haben. Muslim Interaktiv ist die Social-Media-Version dieser Spielart des radikalen Islams. 200 Beiträge, 11.200 Follower. Zum Beispiel das scharfe Kritik an Mohammed Abdel Samad, der als Islamhasser dargestellt wird. Laut dem Reporter war auf der Kundgebung eine klare Trennung von Frauen und Männern zu beobachten. Andere Beobachter sagen, da waren gar keine Frauen. Die sind halt dann entsprechend der Kultur zu Hause geblieben. Man hat vor allem halt Vorbeter dorthin gestellt, unter anderem auch Kinder, die dann da gesungen und gekrächzt haben. Und der Rest hat dann geantwortet, 3.500 bis 4.000 Menschen, die halt irgendwie eine mir fremde Religion auf dem öffentlichen Platz meiner Stadt irgendwie für die Zukunft proklamieren. Ich weiß nicht. Redner forderten unter allgemeinem Beifall die Umsetzung und Praktizierung des gesamten Koran in allen Lebensbereichen. Upsi. Nun ja, also da habe ich jetzt nicht so richtig Bock drauf. Ja, ist das Schweden oder was? Ja? Aber gut, warum soll es denn besser gehen als uns? Erst Mitte Januar hatten die Mitglieder der radikal-islamischen Furkan-Gemeinschaft in Dortmund demonstriert. Ach die. Na, guck mal. Ja, aber der Herr Maaßen hat natürlich Unrecht. Ne? Schweden ist überall, würde ich ja sagen. Der Herr Maaßen ist ein schrecklicher, ganz pathologischer Lügner offensichtlich, der hier die ganze Zeit Sachen erzählt, die es gar nicht gibt. Ja, das war's. Bin durch den Jan Karonda drauf gestoßen. Vielen Dank. An dieser Stelle. Und ich kann dem Average Atheist nur zustimmen, wir sollten mal die Moschee im Dorf lassen. Ja, genau. Oder macht Hamburg ist doch kein Dorf. Oh Mann. Kann er sich nicht zurückkommen? Nee, ich dachte auch eher so Dörfer in der Nähe von Izmir oder. Ja, das klingt gut. Mukale oder so. Ja, war es mal vorlesen. Das ist doch bestimmt besser. Über diese Art Regale an der Supermarktkasse muss gesprochen werden. Hier werden Menschen mit Alkoholkrankheit gezielt gefährdet. Das ist eine unethische Form der Werbung. Ja. Ja. Ja. Wir können dieses Schild überall dran machen. An Zucker, an Koffein, an Fett, an Tier. An ja, ich glaube, er meint damit halt, dass es in dieser Quengelwarenabteilung steht, ne? Aber auch da wieder, ich glaube, wenn die Leute richtig auf Stoff sind, dann fahren die ja auch in den Getränkemarkt. Also, wenn die was zu saufen haben wollen, gehen die sogar in die Abteilung und holen da, wo es günstiger ist, eine große Flasche. Ich meine, die Dinger stehen da, weil du die super leicht klauen kannst und weil Süchtige nun mal gerne die Dinge klauen, die sie, nach denen sie süchtig sind, weil die im Normalfall relativ viel Geld kosten. Ja. Und ja, die oder dass halt irgendwelche Leute beim Vorbeigehen sich halt denken, ach so, hier so ein Jägermeister könnte ich heute Abend nochmal trinken, dann lege ich mir den mit aufs Band oder so. Ja, aber das ist doch nicht völlig in Ordnung. Ja, wenn du dann eben nicht zu Hause noch die ganze Bataillon irgendwie Batterie stehen hast und dir den Kopf wegsäufst, sondern den einen kleinen Jägermeister nach einem guten Essen trinkst, wo the fuck ist das Problem? Das ist schon für die Alkis so gemacht, da gehe ich mal auch von aus. Aber also, auch wegen dem Diebstahl. Dass man nicht durch den ganzen Laden laufen muss und so. Da gehe ich nicht von aus, dass das für die Alkis gemacht ist. Doch, klar. Das ist auch psychologisch. Natürlich. Oh, Schnaps. Aber es ist halt auch wegen dem Diebstahl. Wo willst du das denn sonst hinstellen? Verstehst du auch und wartest ein bisschen und überlegst es dir vielleicht eine Weile. Ja. Als ob die sich das überlegen müssten. So ein Alki? Ja. Ja gut, doch. Meinst du, der hadert dann mit sich, oder wie? Meinst du nicht? Ja. Also. Keine Ahnung. Speziell an der Tankstelle finde ich das auch ein bisschen krass. Sagen aber so. Professor Karl Lauterbach ist da, glaube ich, trotzdem keiner guten Sache auf den Pferden. Also. In der Tat. Naja gut, ich meine, da stehen Spirituosen, da stehen Zigaretten, da steht Zucker. Alles Suchtware, ist halt so. Ja, Quengelware an der Kasse, ne? Das ist doch. Ja, aber alles ist halt auch Zeug, was süchtig macht im Endeffekt. Ja, genau, Mama, super, Mama, ja. Ich will noch ein Chantre und eine Packung Kippen. Halt's Maul, Chantalle, wir haben Chantre und Kippen zu Hause. Genau, die guten von Burton. Das ist ja kein Chantre. Nee, das ist dann irgendwie. Das ist ein billiger. Ja, ist dann, keine Ahnung. Oh ja. Professor David Nutt, I've invented a new alcohol. In 5 years we'll be able to drink with no downsides. Ja, hier ist, das ist ein Herr, der ist ein Mediziner und ein Forscher, der hat jetzt mit ein paar Forschungskollegen ein paar Jahre lang in einem privaten Labor quasi einen Alkoholersatzstoff gefunden. Er hat ihn nicht Synthohol genannt, sondern Alcarel. Im Endeffekt, die Forschung hat herausgefunden, wie Alkohol auf den Menschen wirkt. Und Alcohol mimics a chemical called GABA, which is produced in the brain. Und es gibt 15 Typen also 15 Rezeptorarten von diesem Enzym da, von diesem. Und man hat ja unterschiedliche Auswirkungen durch den Alkohol. Man hat das Hochgefühl, man ist benommen, man hat aber auch negative Auswirkungen wie Herzrasen, Dehydration, Kopfschmerzen am nächsten Tag, wenn man zu viel getrunken hat. Und man kann quasi isolieren, welche von diesen 15 Rezeptoren man ansteuert mit diesem synthetischen Alkohol und kann diese negativen Effekte dadurch ausschalten. So. Und man kann halt die Intensität von diesem Alcarel quasi auch einstellen. Er hat zum Beispiel gesagt, die Art und Weise, die er jetzt in den nächsten Jahren auf den Markt bringen will, hat er genau so eingestellt, dass egal, ob du 1 Liter trinkst, ob du 5 Liter davon trinkst, also in einem gemischten Getränk natürlich, du kommst nicht über einen gewissen Beschwipstheitsstand hinaus. Also das kann man auch noch einstellen, wie viel der Körper davon aufnehmen kann, anhand von wie diese Sache da eingestellt wird. Das ist einfach sehr interessant. Ne? Also gerade in den letzten 20 Jahren hat man diese Forschung mit dem Alkohol gehabt und der hatte privat mit ein paar Freunden die Idee und hat das jetzt entwickelt. Und will das in ein paar Jahren auf den Markt bringen. Der muss halt nur die Lebensmittelzulassung bekommen. Funktionieren tut das Zeug auf jeden Fall schon. Hat es alles Patente und sowas sind alles schon durch. Muss halt nur noch die Zulassung bekommen. Ja, und finde ich ganz interessant. Er sagt, es soll halt wirklich alle Sachen dem Alkohol nachstellen, wie man sie vom Alkohol kennt, aber die negativen Folgen sollen ausgeschaltet werden. Und innerhalb von 2 Stunden hat der Körper das verarbeitet, es wird wieder ausgeschieden. Also man ist dann aber auch nur für 2 Stunden betrunken, so gesehen. Ja. Und schmeckt das Zeug denn wie Alkohol? Ja, also ich meine, wenn du es im Cocktail trinkst oder sonst irgendwas, ich meine, Alkohol, wonach schmeckt Alkohol? Ja, wenn du ein Bier hast, hast du da ja Alkohol drin. Und du schmeckst ja das Bier und der Alkohol ist ja nur Bestandteil davon. Wie das jetzt geschmacklich ist, es soll geschmacksneutral sein. Ja, aber darüber scheiden sich ja auch die Geister. Manche Leute sagen ja, Alkohol ist geschmacklos, andere Leute sagen, Alkohol hat Geschmack. Ja. Ist es denn wenigstens aus Käfern gemacht, ist meine Frage. Nee, es ist aus Chemikalien ist es gemacht. Also aus Grundstoffen, die kann man bestimmt auch aus gemahlenem Käfermehl irgendwie extrahieren. Ja, das ist doch gut. You will not eat the wax, you will drink the wax. Drink it. And ja, you will be happy, aber nur so ein bisschen und auch nur für eine Stunde. Das Ding ist halt, ich trinke echt wenig Alkohol, aber ich trinke halt gerne mal ein Bier und ein alkoholfreies Bier schmeckt halt eben, da fehlt es halt, diese Komponente. Tja. You will drink it. Yeah. Synthetisches Bier. Ja, aber das ist natürlich auch, ob die Leute das akzeptieren. Aber das ist mir ehrlich gesagt lieber als synthetisches Fleischimitat. Naja. Zensiert Agrarminister Özdemir, kritische Wissenschaftler? Ja, also hier geht es um ein Fachjournal, das nennt sich Berichte über Landwirtschaft, wird auch vom Landwirtschaftsministerium ausgegeben und da hat halt ein Wissenschaftler versucht, einen kritischen Diskussionsbeitrag zu veröffentlichen. Und anstatt das einfach abzulehnen, wurde da ein ziemliches Hickhack gemacht. Da wurde erstmal eine Begutachtung von diesem Beitrag gestellt. Bei dieser Begutachtung kam raus, die Analyse ist korrekt und umfassend. Es ist das Verdienst des vorliegenden Diskussionspapiers, den zentralen methodischen Fehler der traditionellen Einschätzung der Umweltwirkung des Ökolandbaus umfassend in Lauf zu haben. Die Arbeit stellt einen wichtigen wissenschaftlichen Beitrag dar. Dann gab es einen E-Mail-Wechsel in der Redaktion, so nach dem Motto, also das ist halt an die Öffentlichkeit gekommen, jetzt haben wir den Salat, der zu erwarten war, die Emeritierten sind hartnäckig, wir können den Beitrag nicht verhindern. Dann wurde nochmal ein zweites Gutachten angefordert dazu, was nicht veröffentlicht wurde und dann wurde es abgelehnt. Ja, als Begründung ist aufgeführt, dass der Artikel keine entscheidenden neuen Erkenntnisse liefert. Dies wiederum sind die Voraussetzungen für eine Veröffentlichung in unserem Magazin. Ja, also im Gegensatz zu dem Fazit, was das erste Gutachten war, wird da halt gesagt, okay, weil das ein kritischer Beitrag ist von einer sehr hoch angesehenen Person in dem Metier, wollen die das verhindern, dass das halt einem größeren Fachpublikum zur Verfügung gestellt wird. Und die Grundthese ist im Endeffekt, dass er die aktuellen Pläne des Bundeslandwirtschaftsministeriums und die EU-Pläne nicht gutheißen kann, weil sie rechnerisch wenig Sinn ergeben, weil der Ökolandbau aufgrund von seinem niedrigeren Ertragniveau einen höheren Flächenanspruch im Vergleich zum konventionellen Landbau hat und dadurch halt zu geringerer Biodiversität und höherem Umweltschaden führt als die normale Landwirtschaft, wenn man die Rechenmodelle halt anlegt, die das Landwirtschaftsministerium selber benutzt. Und deswegen das nur als kleines Skandelchen. Ich meine, mir geht es um Landwirtschaft. Wen interessiert das schon, ob wir noch was zu essen haben? Wir essen ja, ist alles beschlossen, schon EU-weit, ne? Und so, das ist ja das Problem, glaube ich. Ist einfach nicht so, ohne weiteres zurückpfeifen will, der ganze Quatsch. Ja, die Insekten müssen nur aus der Europäischen Union kommen. Ja, ja. Von der Leyen's grüner Industrieplan. Ja, wir sind ja jetzt mitten in einer Deglobalisierungsphase. Die Amerikaner haben ja mit ihrem Inflation Protection Act quasi sowas gemacht wie America First, also alle Sachen, die in den geförderten Regierungsprogrammen, was Energiewende und sowas angeht, alle Sachen müssen halt in Amerika produziert werden. Autos, Windanlagen, alles Mögliche sollen nur noch in Amerika produziert werden, sonst werden Strafzölle drauf gemacht. Und das macht die Europäische Union jetzt im Endeffekt auch gegenüber Amerika und China hauptsächlich. Man will so damit quasi einerseits dafür sorgen, dass es sich lohnt, dass Industrieunternehmen sich in Europa ansiedeln, weil das ist ja hier so attraktiv, vor allem mit den Energiepreisen und allem Möglichen. Und vor allem mit der Sicherheit, der Versorgungssicherheit und allem. Das Thema ist immer noch nicht durch. Und deswegen hat man auf europäischer Ebene jetzt ein Gegenprogramm gemacht. Man will einen Souveränitätsfonds einführen, der neue Projekte fördert. Und man hat die Important Projects of Common European Interests quasi erweitert. Das ist ein eine Gruppe von Unternehmen. Da wird gesagt, okay, das sind besonders innovative Unternehmen. Das sind, was weiß ich, die machen Forschung, Grundlagenforschung in irgendwelchen Bereichen, Materialtechnik oder Energieforschung oder sowas. Und das wird dann halt von gewissen EU-Regularien und Exportbeschränkungen rausgenommen. Und da man einerseits jetzt ganz viele Export- und Importbeschränkungen machen will, weitet man diese IPCIE-Liste aus für ganz viele Unternehmen, dass sie halt keine Strafzölle zahlen müssen. Weil das Problem ist, rein theoretisch können wir so ein Sanktionsschutzgesetz, wie die Amerikaner das gemacht haben, nicht machen in Europa, weil das zu einer Wettbewerbsverzerrung in Europa selber führt. Weil im europäischen Rahmenvertrag steht drin, dass Länder ihre Industrie nicht gegenüber Handelspartnern von anderen EU-Ländern privilegiert oder bestrafen dürfen. So, das heißt im Endeffekt, wenn wir sagen, wir wollen nur europäische Sachen haben, dann diskriminieren wir damit Handelspartner von anderen EU-Staaten. Und deswegen muss man diese Ausnahmeregelung schaffen, dass das halt alles gesagt wird, okay, das sind einfach Unternehmen, die sind von European Common Interest und die werden von dieser Regulation einfach rausgenommen. Das ist absoluter Blödsinn. Das ist eine riesige Politik, wo einfach nur gesagt wird, wie Amerika schottet ihren Markt ab, dann sagen wir schotten unseren Markt auch ab, aber wir machen es in der Realität gar nicht. So, und dann kommen wir jetzt zum nächsten Tab. Was macht China? China macht genau das Gleiche. Die schotten ihren Markt immer weiter ab und die sagen im Endeffekt, okay, wenn ihr irgendwelche Sachen haben wollt, dann könnt ihr die fertigen Produkte aus China importieren. Irgendwelche Zuliefererteile gibt es nicht mehr. Jetzt bei der ganzen Solarbranche machen die das halt auf Antwort auf das amerikanische Außenhandelszonenschutzgesetz und Inflationsbekämpfungsgesetz. Die sagen ja zum Beispiel, wir wollen ganz viele neue Solarzellen haben, aber die müssen in Amerika gebaut werden. Okay, wo kommen die Zulieferteile für die ganzen Solarzellen her? Aus China. Und China sagt jetzt, okay, die ganzen Polymere dafür, die ganzen Siliziumteile, die dürfen jetzt nicht mehr exportiert werden. Ja, irgendwelche Laser-Forschungstechnologie, Genmanipulationstechniken und genetische Manipulation von Lebensmitteln, das ist jetzt auch ausfuhrbeschränkt und die wollen halt auch das machen, was die Amerikaner wollen, mehr Industrie nach Amerika ziehen, was wir Europäer sagen, dass wir wollen, mehr Industrie nach Europa ziehen und die Chinesen sagen halt, okay, es gab jetzt einen Trend, ganz viele gerade Hochtechnologieunternehmen sind halt rausgegangen, sind nach Vietnam gegangen, sind nach Kambodscha gegangen oder in andere Länder, was aber chinesische Firmen vorher waren und die sollen jetzt wieder nach China zurückgehen und hier wieder produzieren. Und wir dürfen die fertigen Solarpanels kaufen, aber wir dürfen nicht mehr die Zulieferteile kaufen. Ich meine nicht, dass wir noch großartig Solarzellen in Europa überhaupt produzieren würden, aber ich meine, bei Windtechnik und sowas sieht es ja ganz genauso aus. Ja, also das ist schon sehr lustig, wie das ganze Welthandelssystem gerade am Zusammenbrechen ist. Vorher aus logistischen Gründen und jetzt aus regulatorischen Gründen, weil einfach alle nicht mehr miteinander handeln wollen. Alles muss hier gemacht werden. Und dazu kommt ja noch das Gesetz, dass wir nachvollziehen können, okay, wenn wir was außerhalb von der Europäischen Union kaufen, dann muss es nachgewiesen werden, dass es da nicht gegen Menschenrechte, Umweltauflagen oder sonst was verstößt. Ja, also nur noch, wenn wir es nicht in Europa selber herstellen können, können wir es nicht mehr importieren, außer es ist extrem teuer. Ja, gut. Bonovia stoppt alle Neubauprojekte. Ja, die Immobilienkredite sind ja auch viel zu teuer geworden. Die Bauzinsen, ja. Kann man verstehen. Ja, oder noch nicht so. Inflation, gestiegene Zinsen. Ja, und wenn nichts gebaut wird, dann haben wir die Arbeiter keine Arbeit und so weiter. Also das ist alles irgendwie scheiße für die Wirtschaft. Ja, Inflation wird ja auch kleingeredet von unserem Staat. Liegt aber nach wie vor so knapp bei 10%, ne? 8-10%. Und ja, jetzt schon seit einem Jahr ungefähr, ne? Die von Novia macht ja fast nichts mehr. Ja, also Sozialwohnung ist halt, das Problem an Sozialwohnung ist, ja, der Staat hat einen gewissen Zuschuss, der deckt aber mittlerweile nicht mehr die Kosten für die Zinsen, für die Materialien, für die Arbeitskosten, dass man nach 10 oder 15 Jahren Investitionshorizont dann endlich mal einen Gewinn raus hat, sondern eher erst nach 25, 30, 35 Jahren den ersten Gewinn da raus hat. Und mit den ganzen Renovierungsvorschriften und Umweltvorschriften muss es zu diesem Zeitpunkt halt auch wieder neu instand gesetzt werden, neu gedämmt werden und so weiter und so fort, dass selbst diese Rechnung nicht mehr aufgeht. Es sei denn, du hast eine Luxusimmobilie, wo du ein Premium-Miete in einem guten Bereich zahlen kannst. Das sind die einzigen Wohnbauprojekte, die sich derzeit noch rechnen mit einem Investitionshorizont von 10, 15 Jahren. Das ist der Grund, warum es keine Neubauprojekte gibt. Anstatt dass es sinnvoll gefördert wird, wird einfach gar nichts gemacht. Das Wohngeld wird erhöht. Ich dachte, wollte das irgendwie selber machen oder so, ne? Das ist ja auch das Problem jetzt gewesen, dass sie das Wohngeld erhöht haben. Das Einzige, was das zur Folge hat, ist, dass die ganzen Vermieter sagen können, okay, jetzt gehen wir halt aus diesem Sozialsegment raus und gehen ins normale Segment und da können wir höhere Mieten verlangen tatsächlich. Und das wird dann mit dem Wohngeld bezahlt. Wenn das Geld geht verloren oder geht flöten dann nach Brasilien. 200 Millionen Euro hat jetzt im Kanzler wohl zugesagt, in Brasilien für den Regenwald auszugeben. Hier wird die Landwirtschaft zusammengeschrumpft. Wenn die Landwirtschaft dann nach Südamerika abwandert, wird dafür der Regenwald wieder gebrannt und wir gehen anschließend wieder her und bezahlen dann wieder die Aufforstung. So, ungefähr der Kreislauf. Schon ganz schön blöd auch, ne? Ja, die wollen das hier damit aber auch die indigenen Völker oder sowas fördern. Ja, keine Ahnung, dass auf diese Weise wirklich sinnvoll ist. Ne? Das war eine tolle Sache, sowieso der Bolsonaro, der hat ja nur Sachen gesagt, wo der Scholz immer schlucken musste und dann sagen musste, okay, was sage ich jetzt, was sage ich jetzt? Mhm. Ja, wir sind ja uns einig, was die Ukraine angeht, dann der Lula so, was, da sind wir gar nicht und ich sehe das so und ich will überhaupt gar keine Schuldzuweisung machen und wir liefern gar nichts und nee, die Munition, die ihr uns geliefert habt, die könnt ihr jetzt nicht zurückhaben, die braucht unsere Armee selber und so. Also das fand ich schon sehr komödiantisch, dieser Besuch. Weil der Lula wird ja quasi, der Bolsonaro wurde ja verteufelt und der Lula, obwohl der einen sehr zwielichtigen Hintergrund hat, wurde er ja von allen Leuten gehypt, dass er so toll ist. Und alle haben sich gefreut und jetzt der Besuch vom Scholz, der Antrittsbesuch, so, ich treffe meinen alten Gewerkschaftsfreund, so nach dem Motto, und dann wurde er so scheiße von dem behandelt, das fand ich schon sehr komödiantisch auf jeden Fall. Ja, aber auf jeden Fall hat er ihm auch ordentlich ein paar Talers aus dem Kreuz geleiert, bei der Gelegenheit. Tja, Brasilien versenkt ungeachtet von Protesten maroden Flugzeugträger im Atlantik. Ja, unsere schönen, ne? Da freut man sich. Wie gut, dass der den Regenwald haben sie direkt wieder im Atlantik versenkt. Ja, das ist ein 60 Jahre alter französischer Flugzeugträger gewesen, den die vor 20, 30 Jahren geholt haben, gekauft haben. Das Problem bei dem Ding war doch Asbest, oder nicht? Ja, das Problem war sehr viele Dinge. Die sind einfach voll über den Tisch gezogen worden beim Kauf. Der war nie wirklich in Benutzung, weil er immer Probleme hatte. Und jetzt seit fast einem Jahr ist es jetzt die ganze Zeit auf hoher See gewesen, weil es keinen Hafen mehr anfahren durfte, weil das Risiko zu groß war, dass halt irgendwas austritt und Umweltschutzauflagen durften nicht verletzt werden. Und es durfte nicht mehr in brasilianisches Hoheitsgewässer einfahren, weil die Umweltauflagen das verboten haben. Und da haben sie jetzt einfach gesagt, alles klar, alle Mann von Bord und tschüss. Und jetzt soll das auf einer Meerestiefe von 5000 Metern, 350 Kilometer vor der Küste von Brasilien halt erstmal liegen. Und irgendwelche Archäologen, die wundern sich dann, wenn die das irgendwann finden in 2000 Jahren. Oh, was war das denn für eine komische Kultur? Es war aber ein komisches Floß. Ich glaube nicht, dass das da so lange liegt, aber okay. Ne? Ach, nach dem Great Reset, ne, dann kommen erstmal 300 Jahre Mittelalter und dann sind wir irgendwann wieder auf dem Stand von heute und dann, oh, was ist das denn? Beste. Seltsam. Wie Göbekli Tepe. Genau. So. Was ist denn los? Göbekli Tepe, genau. Göbekli Tepe, ja. Genau. So. Da ist so ein Science-Fiction-Virus, dass man eure Sprache nicht mehr versteht. Nein, das ist auch so eine Gegend, eine Türkei, die so uralt ist. Eine Kult, sagt die Wissenschaft. Ein uraltes Bauwerk, was tausende von Jahren gebaut wurde, bevor gesagt wurde, okay, die Architektur und die Menschheit war in der Lage, sowas zu bauen. Und die dort verwendeten Gesteine konnten die mit ihren Mitteln überhaupt nicht abbauen. Das waren die Aliens. Ja. Die Franzosen waren die Ancient Aliens, ja. Genau, das war das Pendant ihrer versenkten Flugzeugträger. Die haben einfach irgendwelche Pyramiden gebaut. Wahrscheinlich sagen die dann in der Zukunft, so verrückt wie die Leute in diesem Internet waren, was wir hier ausgegraben haben, konnten die gar nicht sein. Das müssen die Aliens gewesen sein. Zu dem Spionageballon haben wir, glaube ich, nichts drin heute. Nee. Aber Spionage. Ja, eine Komödie. Vor dem Herrn, habt ihr das mitgekriegt? Die Amis sind überflogen worden und als sie fertig überflogen waren und alle Daten dann irgendwie bei den Chinesen waren, haben sie das Ding abgeschossen. Ach so, der Spionageballon, ja. Abgeschossen, ja. Ja, ja. Mhm. Gibt's Videos wie. Und dann fällt das ganze Rakete. Ja, sie wollten das Equipment sichern, wenn ich das nicht stritten, ob das wirklich das war, aber ich weiß es nicht. Oder die suchen noch nach dem Rest wohl. Das ist ja wie in Roswell damals. Ja. Wetterballon, wa? Mhm. Achso, das mit dem juristischen Dilemma, genau. Die Waffenlieferung in die Ukraine heißt es hier. Könnten auch ein juristisches sozusagen ja, Nachspiel, eine juristische Veränderung bewirken, nämlich dass unter Umständen geklagt wird bei anderen Rüstungsexporten, die nicht genehmigt werden, mit der Begründung, dass man da ja auch geliefert hat. Ne? Also in Konfliktgebiete jetzt zum Beispiel, wenn die Rüstungsfirmen mal wieder dahin exportieren möchten. Ja, und das wird dann eben befürchtet, dass Rüstungsexporte nicht mehr zu stoppen sind dann in Zukunft. Je mehr wir da in die Ukraine liefern, desto mehr wird dann auch in Zukunft die politischen Druck sein. Und dann sind wir andauernd in irgendwelchen Konflikten da zugange als beteiligte Lieferanten. Ja, finde ich jetzt nicht so gut, hätte man sich vielleicht sparen sollen. Ja, dafür wird der Ukraine geholfen. Ne? Hm. Sagt auf jeden Fall Rechtsprofessor Viktor Winkler. Ja, ist wie in Amerika ein Präzedenzfall. Du gehst halt ganz nur für den Staat. Ja. Ja, so eine Art. Hm. Genau. Man hier gerne nach vorhandenen oder gewesenen Urteilen nochmal sich zu richten. Nicht nur in dem Fall. Hm. Wer hätte es gedacht? Der Lobbyismus zahlt sich wohl aus für die. Hm. Ja, die haben einen Kampfroboter gebaut, der sollte Menschen erkennen. Soldaten, die er dann, ja, ausschaltet oder so. Und die Soldaten wurden beauftragt, ja, den zu täuschen halt. Haben sich so ein paar Sachen ausgedacht. Vorne mit einem Karton konnte man den ziemlich gut täuschen, der gar nicht drauf reagiert. Was ja ein Klassiker ist, so funktioniert ja die Tarnung in Metal Gear Solid, ne? Achso, wusste ich. Mit dem Karton. Ja, sehr das geil. Geht auch in Real, siehst du. Das ist bei der Army wohl ausprobiert. Aber auch die Erkennung von Stimmen oder so, hat er nicht geholfen. Auch wenn sie da drunter unter dem Karton dann gegibbelt oder gesprochen haben, dann wurden sie nicht erkannt. Da waren noch ein paar verschiedene andere Sachen, muss man runterscrollen. Das waren, glaube ich, nur zwei kurze Absätze. Genau. Ja, das war dabei. Pappkarton, Purzelbäume. Purzelbäume, ja. Insgesamt haben es wohl 8 oder so geschafft, meine ich. Ein Soldat pischte sich mit Purzelbäumen ran und kam damit durch. Andere Truppe tarnte sich kichernd mit einem Karton. Ein weiterer Soldat bedeckte sich mit Tannengrün und spielte den grinsenden Tannenbaum. Ja, vielleicht nicht schlecht, im Sinne verarscht. Insgesamt 8 Mal hat der künstliche Kämpfer sie überlisten lassen und erkannte keine Menschen, wo eindeutig welche waren. Sein einwöchiges KI-Training hat ihm offenbar nicht viel genutzt. Tja, KI ist ja eben ein bisschen überschätzt, ne? So. Der Chatbot ist ja schon nicht schlecht, aber funktioniert auch immer auf die gleiche Weise. Das hat man nach einer Weile durchschaut, nehme ich an. Ja, bei solchen Artikeln denke ich mir immer einerseits, okay, die Technik ist wahrscheinlich schon sehr viel weiter und warum soll das jetzt beschwichtigen, dass man sich da keine Sorgen über sowas macht? Ja, das ist schon ein besorgniserregender Trend, diese ganzen Sachen. Ne? Nach einer Woche KI-Training. Also was haben die da getestet? Einfach irgendwie das Ding, was irgendein Student in der Pause zusammengebaut hat oder was? Also da ist die Technik schon ziemlich viel weiter. Tja, und wenn die Dinger durch den Wald hopsen, dann müsst ihr euch als Baum tarnen. Juhu. Das wäre gut, ja. Ja, die letzte Generation einen Newsletter rausgehauen. Mit dem Betreff Niemand wird uns aufhalten, während wir den tödlichen Kurs mit aller Kraft einschlagen. Da würde ich mir jetzt ein bisschen bedroht, muss ich sagen. Bei Feuerscheibe einschlagen. Tödlichen Kurs. Mit aller Kraft. Mit aller Kraft. Was für ein tödlichen Kurs? Den Richtung Mauer oder was? Den Richtung letzte Generation. Wenn dieser Newsletter nicht richtig dargestellt wird, klicken Sie bitte hier. Ich glaube, der wird nicht richtig dargestellt. Ich glaube, der wird richtig dargestellt, aber der wird von den Medien nicht richtig dargestellt. Man müsste nochmal so eine Organisation gründen nach letzte Generation. Interletzte. Die allerletzte Generation. Ja, also die kümmern sich dann schon darum. Immer eine letzte Generation mehr wie du. Ja, genau. Als wie du. Ja, aber kann ich mir vorstellen in so einem Sportpalast-Kontext. Die neueste Kulturrevolution. Ich habe da auch irgendwas über Hannover gehört in der Woche. Das kann gar nicht sein. Hannover war gar nicht diese Woche. Da war irgendwas Schlimmes wieder mit Gendern oder so. Oder? Mit Gendern? Ich weiß nicht mehr genau. I'm still gendering you. Oh ja. Here I am, rock you like he, him, they, hurricane. Ja, und apropos Kulturrevolution, hier hat der Bill Maher mal wieder in seiner Show, da hat er am Ende immer so ein Editorial, wie er das nennt, also wo er so meinungsmäßig über irgendwelche Dinge witzelt, und hier hat er sich die woke Revolution vorgenommen und vergleicht die also mit Mao in China. Und dass da halt auch Leute bloßgestellt worden sind für irgendwelche Ansichten, die hatten und wie sie ihr Leben gelebt haben und so. Und ja, also dort da so Dinge, wo man in Deutschland sofort dann sagt, das sagen doch nur die Rechten, dass das irgendwie was miteinander zu tun hat oder so. Das ist ja nur eine. Ist ja, da geht es ja nur um Gleichberechtigung und nett sein zu den Leuten und so. Ne? Das ist ja nur eine Verschwörung, dass das irgendwas mit Marxismus zu tun hat oder so. Wie ist das mit der Mao-Geschichte? Wird das irgendwie sauber aufgearbeitet in China? Mit den vielen Toten und so? Wer hat das sauber aufgearbeitet? Ich frage, ob das da gemacht wird in China oder ob das irgendwie auch so ein bisschen eher unter den Teppich gekehrt wird, weil das jetzt nur mal das Ergebnis ist oder so. Mao ist da ja immer eigentlich noch eine relativ. Also der hat nicht an Ansehen verloren. Und so. Also. Genau, er hat nicht an Ansehen verloren oder so, deswegen. Ja gut, er ist ja nach Mao direkt, ist das ja schon abgewickelt worden. Viererbande und der ganze Kram danach, aber. Ich glaube, der ist schon immer noch so eine große Figur im Hintergrund, die man immer mal anstrahlt, wenn man sowas braucht. Ja, doch, die haben so ein Land verteilt, die ganzen Mao Bilder und so, oder? Ich finde es schön, dass er das jetzt auch mal so ein bisschen auffüllt mit den Four Olds. Ne? Old Thinking, Old Culture, Old Custom, Old Habits. Das ist ja genau das, was wir jetzt auch haben. Wo gesagt wird, das wird euch vom Patriarchat eingetrichtert, ihr müsst das alte Denken ablegen. Ja, genau, das ist der böse westliche Kanon, ne? Das ist alles nur weiß und so. Und die Struggle Sessions. Ja, und man will den neuen Menschen bauen. Ne? Das bezieht ja auch direkt auf das Trans-Thema. Also, in China wurde Maos Wirken nach seinem Tod von seinen Nachfolgern offiziell nach der Deng-Formel beurteilt. Das heißt, 70% seines Handelns seien gut für China gewesen und 30% nachteilig gewesen. Der Kult um seine Person besteht bis heute, sagt Wikipedia. Das ist so ein bisschen wie, er hat halt die Autobahnen gebaut in China. Wahrscheinlich, ja. Mhm. Wenn man ein Omelett machen will und so weiter. Okay. Ne? Mhm. Ups. Da kommt schon die Polizei. Das ist der Antifeminismus, das mobile Eingreifteam Antifeminismus. Was habe ich gesagt, ey? Ja. Also meldet uns nicht, ne? Oder meldet uns doch, ganz wie ihr Lust habt. Ihr wisst ja mittlerweile gar nicht mehr, wo sollt ihr uns melden? Sollt ihr uns bei Hate Aid melden? Oder keine Ahnung. Oder beim Goldenen Blogger? So was gibt es auch. Goldene Blogger. Wir brauchen bald ein eigenes Büro in der AA-Stiftung. Wann kriegen wir endlich den Grimme-Preis? Also das ist dann so kontrollierte Opposition oder wie? Wir kriegen dann unser eigenes Büro. Dann sparen wir ganz viel Papier. Dann können die einfach rübergehen und sagen, hier, schon wieder. Wir melden uns dann selber, von früher bis später. Ja, das wäre auch eine Strategie. Aber wir haben ja schon festgestellt, dass es keinen Capture-Schutz gibt bei den Meldungen. Deswegen, automatisiertes Melden. Wo ist der OPEX, wenn man ihn braucht? Hm? Das ist dann Spamming, oder wie? Ja, an dieser Stelle geht auf thatsafespace.net. Genau. Lest Miete pro Kopf und Knicklicht. Mhm. Und fürchtet euch nicht, das Gendern ist nah. Das Gendern naht. Deine Kraft und deine Ausdauer. Ja. Das nochmal. Zeigen deine Stärke. Aber er ist, der Hass macht sich zum Helden. Ne? Hässlich. Wir sind so hässlich. Fördert, was der Freiheit dient. Verschmettert, was ihr schadet. Shanti singen, ja. Good night. Good night, ring, ding, ding, ding, ding. Gute Nacht, Tomboy. Gute Nacht, Mary Price. Nacht, Bimbo. Ja, eine kurze Folge, aber muss auch mal sein. Habt ihr mehr Zeit, um in den Wald zu gehen? Kulturmarxismus.